stinkt's denn so? Herrgott, nochmal, von wo stinkt's denn so? Das gibt's doch nicht. Die waschen sich wohl nie. In der Zeitung steht, dass nicht mal 11% der Wohnungen in Paris ein Badezimmer haben. Das wundert mich nicht. Aber waschen kann man sich auch ohne. All die Typen, die da um mich rumstehen, strengen sich bestimmt nicht besonders an. Andererseits, eine Auswahl unter den schmutzigsten von Paris ist es wohl auch nicht. Dazu gibt's keinen Grund. Der Zufall hat sie zusammengeführt. Man kann nicht davon ausgehen, dass die Leute, die in der Garde d'Austerlitz warten, schlechter riechen als die, die in der Garde Lyon warten. Dazu gibt's wirklich keinen Grund. Trotzdem ein Gestank ist das. Der große Kerl, der in der Bahnhofshalle des Garde d'Austerlitz hin und her geht und sich dabei die Nase zuhält, ist Gabriel. Und schon zieht er aus dem Ärmel ein malvenfarbenes, seidenes Schnupftuch und verstopft sich damit den Zinken. Eine dicke Trulla, die am Arm ein kleines Männchen hinter sich herzieht, wahrscheinlich den, der sie von Amts wegen besteigen darf, hält sich nun ebenfalls die Nase zu und sagt laut: Wer stinkt denn so? Das Mütterlein ist Bad Düs, ein Parfüm von Fior. Es dürfte nicht erlaubt sein, die Leute so anzustinken. Wenn ich richtig verstehe, Mütterlein, so glaubst du, dass dein natürlicher Duft den der Rosen aussticht. Aber du irrst dich, Mütterlein, du irrst dich. Hörst du das, Eugène? Hörst du, wie respektlos dieses dicke Schwein mit mir spricht? Sag schon was, Eugène! Du stinkst! Wie bitte? Du stinkst, du Gorilla! Sag das nochmal. Was nochmal sagen? Was du gerade gesagt hast. Ich habe ihn nie erlaubt, mich zu duzen. Rosenscheiße. Gabriel sagt das ganz natürlich. Und hebt dann den Arm. Rosenscheiße. Ohne auf seine Mausschelle zu warten, geht das kleine Männchen von selbst zu Boden. Zwischen die Beine der Leute. Es hätte am liebsten geheult. Zum Glück fährt gerade der Zug ein. Und damit wechselt die Landschaft. Die duftende Menge richtet ihre vielfältigen Blicke auf die Ankömmlinge, die nun vorbeimarschieren. An der Spitze eilenden Schritts die Geschäftsleute mit ihrer Dokumententasche in der Hand. Und einem Gesicht, als könnten sie besser reisen als die anderen. Gabriel schaut in die Ferne. Sie sind bestimmt ganz hinten. Die Frauen sind immer ganz hinten. Aber nein, eine Göre taucht auf. Es ist die Kleine, auf die wir warten. Es ist Sazie. Sie ist da. Hey, Monsieur, Monsieur. Ja? Ich wette, dass du mein Onkel Gabriel bist. Ja, der bin ich. Ich bin Sazie. Dann bin ich dein Onkel. Wo ist denn deine Mutter, meine Schwester? Ganz hinten, wie immer. Bitte dich schon, damit ich dir einen Kuss geben kann. Du riechst verdammt gut. Das ist Bad Düs von Fior. Mach mir nachher ein bisschen hinters Ohr davon. Du, es ist ein Männerpaar. Gabi, da bist du ja. Ja, ganze Weile schon. Geht's dir gut? Ja. Also, du siehst den Gegenstand. Du hast dich ja drum kümmern wollen. Nun, da ist sie, Sazie. Wunderbar. Naja, wird schon klappen. Ich kann dir doch vertrauen. Ja? Ich will nicht, dass sie von der ganzen Familie vergewaltigt wird, verstehst du? Aber Mama, du weißt doch, dass du das letzte Mal genau im richtigen Moment gekommen bist. Ich will jedenfalls nicht, dass es wieder losgeht. Du kannst beruhigt sein. Gut, dann sehen wir uns übermorgen hier wieder, für den Zug um 6.60 Uhr. Apropos, wie geht's deiner Frau? Danke der Nachfrage. Kommst du es nicht besuchen? Dazu werde ich keine Zeit haben. So ist sie eben, wenn sie einen scheichert. Die Familie zählt da nicht mehr. Auf Wiedersehen, mein Liebling. Wiedersehen, Gabi. Amüsier dich gut. Darauf kannst du dich verlassen. Amüsier du dich auch gut. Auf Wiedersehen. Wenn du meine Meinung wissen willst, sie ist verknallt. Ja, ja. Los, auf geht's. Nehmen wir die Metro? Nein. Wieso nein? Heute geht's nicht, es wird gestreikt. Es wird gestreikt? Es wird gestreikt. Ach, die Salunken, mir das anzutun. Das tun sie nicht nur dir an. Ist mir wurscht. Ich bin jedenfalls die Glackmeite. Dabei war ich so froh und so glücklich, mal in der Metro rumzukutschen. Verdammte Scheiße nochmal. Tja, du musst dich damit abfinden. So, und mach schon. Charles wartet. Oh, den kenne ich, den habe ich im letzten Witzblatt gelesen. Quatsch. Charles ist ein Kumpel. Er hat ein Taxi. Das habe ich uns reserviert, sein Taxi, wegen dem Streik nämlich, kapiert? Also los. Wo ist er denn? Denkst du, er wartet? Aus dem Staub gemacht hat er sich. Aber nein. Guten Tag, Kleine. Na, da bist du ja endlich. Grüß dich, Gabi. Ist das vielleicht ein Rappelkasten? Steig ein und sei kein Snob. Snob am Arsch. Snob am Arsch. Die ist ja lustig, deine kleine Nichte. Los, rück rüber. Mensch, bist du dick. Ja. Hey, pass doch auf, du zerdrückst mich ja. So, naja, das kann ja heiter werden. So, Sassi. Dann zeig ich dir mal, wie schön Paris ist. Ist mir wurscht. Ich will nur eins mit der Metro fahren. Die Metro, die Metro. Da ist sie ja, die Metro. Wo? Da, in der Luft. Die Metro ist unter der Erde, Mann. Hier fährt sie als Hochbahn in der Luft. Dann ist es nicht die Metro. Also, ich werde dir das erklären. Also, manchmal kommt sie aus der Erde raus und dann, dann fährt sie wieder rein. Geschichten. So, und nun sind wir schon am Pantheon. Ach du liebe Zeit, was man doch nicht alles hören muss. Das ist vielleicht nicht das Pantheon. Nein, das ist nicht das Pantheon. Und was ist dann deiner Meinung nach? Das weiß ich auch nicht. Jedenfalls ist es nicht das Pantheon. Wir werden einen Passanten fragen. Die Passanten sind doch alles Arschlöcher. Das ist wirklich wahr. Ich hab's gefunden. Das Ding, das wir gerade gesehen haben, war natürlich nicht das Pantheon, es war Gare de Lyon. Möglich, aber das ist jetzt Vergangenheit, reden wir nicht mehr davon. Jedenfalls, Sassi, das Ding da mit der tollen Architektur, das ist der Invalidendom. Ach, du bist ja auf den Kopf gefallen. Das hat überhaupt nichts mit dem Invalidendom zu tun. Entschuldige, aber wenn es nicht der Invalidendom ist, dann erzählst du uns doch mal, was es ist. Ich auch nicht so genau, aber es ist höchstens die Kaserne von Rouilly. Ihr beide seid so richtige kleine Spaßvögel. Sassi, wenn du wirklich keinen Invalidendom sehen möchtest und das echte Grab von Napoleon, du, dann fahre ich mit dir hin. Napoleon am Arsch. Dieser Blödmann mit seinem saudummen Hut interessiert mich überhaupt nicht. Was interessiert dich denn? Ja, was interessiert dich? Die Metro. Oh, oh Gott. Wann ist der Streik denn zu Ende? Das weiß ich nicht. Ich mache keine Politik. Das hat nichts mit Politik zu tun. Es geht um die Kohle. Und Sie, Monsieur, streiken Sie denn auch hin und wieder? Und ob, damit der Tarif steigt? Den sollte man Ihnen besser herabsetzen, Ihren Tarif bei dem Rappelkasten. Der reinste Schrott. Haben Sie den nicht zufällig auf dem Autofriedhof? Ja, endlich! Unsere Eckkneipe. Welche Eckkneipe? Ja, die von der Straßenecke, wo ich wohne. Das ist sie nicht. Wieso ist sie das nicht? Oh nein, ihr werdet doch nicht schon wieder anfangen. Nein, das ist sie nicht. Stimmt, das ist sie nicht. Sag mal, Onkel, wenn du so blöd daherredest, tust du das absichtlich oder ohne es zu wollen? Nur keine Sorge, er tut's nicht absichtlich. Das ist nicht witzig. Die Wahrheit ist, mal tut das absichtlich und mal nicht. Also die Wahrheit ist, ob du wüsstest, was das ist. Als ob irgendjemand auf der Welt wüsste, was das ist. Das ist doch alles kalter Kaffee, das Pantheon, der Invalidendom, die Kaserne von Rouilly, die Eckkneipe. Das ist alles. Ja, das ist kalter Kaffee. Oh, sollen wir halten, um ein Aperitif zu trinken? Das ist eine Idee. In der Bar? In Saint-Germain-de-Pré? Oh, Mädchen, das ist doch ein ganz alter Hut. Wenn du damit andeuten willst, dass ich hinterm Mond lebe, dann kann ich dir nur sagen, dass du ein altes Arschloch bist. Hast du das gehört, ja? Das ist eben die neue Generation. Die neue Generation, die Scheiße. Schon gut, wir haben begriffen. So, wir sind da. Halt. Unser Haus. Na? Gefällt's dir? Das wird sich noch herausstellen. Trinken wir keinen bei Tyrandeau? Nein, aber du kannst ja wieder wissen. Wir gehen rauf, du kommst dann nachher zu uns, ja? Wer ist Tyrandeau? Der Hauseigentümer, ein Kumpel. Der wird von der Kneipe. Welcher Kneipe? Die von deiner Nase. Das ist eure Bar? Sieht ziemlich verrotzt aus. Alles klar? Ja. Bis gleich. Guten Tag, Monsieur Charles. Guten Tag, Madame. Die Göre, die aus deinem Taxi gestiegen ist sie das? Genau. Sie ist größer, als ich glaubte. Na und? Das gefällt mir nicht. Ich habe zu Gabi gesagt, keine Geschichten in meinem Haus. Gib mir einen Beaujolais, Madou, einen großen. Du bist ein richtiger Säufer. Säufer am Arsch. Sie sind heute gar nicht höflich. Ja, so redet der Balk nämlich. Kann kein Wort sagen, ohne am Arsch dran zu hängen. Und sie fügt dem Wort die entsprechende Gebärde hinzu? Noch nicht, aber das kommt. Nein, oh nein, so eine Scheiße. Ich will kein kleines Miststück in meinem Haus, das solche Schweinereien sagt. Ich sehe da schon kommen. Die wird noch das ganze Viertel verderben in 8 Tagen. Sie bleibt nur 2 Tage. Ja, viel zu lange. 2 Tage genügen, damit sie allen alten Knackern, die mich mit ihrer Kundschaft beehren, die Hand in den Hosenlatt steckt. Ich will keine Geschichten, hörst du? Ich will keine Geschichten. Du redest. Das ist alles, was du kannst. Lavadou, das reicht. Friss deine Körner und halt den Schnabel. Na, Sassi, hast du genug gegessen? Ja, Tante. Na, dann wird man jetzt wohl schlafen gehen. Wer denn, Mann? Du natürlich. Um wie viel Uhr bist du denn zu Hause schlafen gegangen? Hier und zu Hause sind 2 Paar Stiefel. Ah ja? Und deshalb bin ich sogar hier, damit es nichts ist wie zu Hause, oder nicht? Tja. Sagst du nur einfach ja oder meinst du es auch wirklich? Jetzt hör dir das an, Marceline. Wie vernünftig so eine Kröte in dem Alter schon zu argumentieren versteht. Ich höre. Man fragt sich, warum man sie da überhaupt noch in die Schule schickt. Ich will bis 65 in die Schule gehen. Bis 65? Ja, ich will Lehrerin werden. Kein schlechter Beruf. Und dazu die Pension? Pension am Arsch. Ich will nicht wegen der Pension Lehrerin werden. Dann erklär uns das mal. Kannst du das nicht von allein finden, Mann? Warum willst du Lehrerin werden? Sag's uns. Um die Gön zur Sau zu machen. Die, die in 10 Jahren in meinem Alter sind. In 20 Jahren, in 50 Jahren, in 100 Jahren, in 1000 Jahren. Es wird immer Kinder geben, die man piesacken kann. Sassi, hat man dich in der Schule misshandelt? Das hätte gerade noch gefehlt. Außerdem wird es in 20 Jahren keine Lehrerin mehr geben. Die werden bis dahin vom Kino, vom Fernsehen, von der Elektronik und solchem Zeug ersetzt. Das stand auch in der Zeitung. Dann werde ich Weltraumfahrerin, um die Marsbewohner zur Sau zu machen. Bis dahin wirst du erst mal schlafen gehen. Bist du nicht müde? Nein. Habt ihr kein Fernsehen? Nein. Dein Onkel zieht das Breitbandkino vor. Dann könntest du in einen Breitbandfilm mit mir gehen. Es ist zu spät. Gut, dann gehe ich eben schlafen. Bück dich, damit ich dir einen Kuss geben kann. Onkel, du hast eine zarte Haut. Und ich? Habe ich keine zarte Haut? Doch, aber das ist nicht das Gleiche. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Sie ist ein Engel, die Kleine. Ein richtiger kleiner Engel. Aber was fangen wir bloß den ganzen Tag mit dir an? Tja. Morgen Nachmittag gehe ich mit ihr auf den Eiffelturm. Und morgen früh? Also, vor allem darf sie mich nicht wecken. Kinder stehen früh auf. Sie wird mich nicht ausschlafen lassen, mich daran hindern, neue Kräfte zu sammeln. Du kennst mich. Ich muss neue Kräfte sammeln. Ich brauche in jedem Fall meine 10 Stunden Schlaf. Für meine Gesundheit. Also? Ich weiß auch nicht. Man könnte ihr vielleicht ein Schlafmittel geben, damit sie bis Mittag durchschläft. Es scheint da prima Zäpfchen zu geben. Herein. Ah, Durando. Willst du eine Tasse Kaffee? Du redest und redest. Tag, Lavadur. Ich will mit dir reden, Gabriel. Du redest und redest. Das ist alles, was du kannst. Ich rede am Arsch. Sag das nochmal, was du da gesagt hast. Ich habe gesagt, ich rede am Arsch. Und was willst du damit andeuten? Wenn ich mal so fragen darf. Ich deute damit an, dass die Göre, dass die hier ist, das gefällt mir nicht. Ja, ob dir das gefällt oder ob dir das nicht gefällt, hörst du, das ist mir wurscht. Pardon. Ich habe dir hier ohne Kinder vermietet. Und jetzt hast du eins ohne meine Erlaubnis. Deine Erlaubnis? Weißt du, wo ich mir die hinstecke? Ich weiß, ich weiß. Es dauert nicht mehr lange und du entehrst mich wegen deiner Nichte. Hör mal, nur es ist einfach nicht erlaubt, so unintelligent zu sein wie du. Du weißt doch, was das heißt. Unintelligent, du Armleuchter. Na bitte, es geht schon los. Du redest und redest. Das ist alles, was du kannst. Was geht los? Du fängst an, dich einer abstoßenden Ausdrucksweise zu bedienen. Marceline, ich will dir was sagen. Er geht mir langsam auf die Nerven. Reg dich nicht auf. Ich will kein kleines Miststück in meinem Haus. Leck mich am Arsch, hörst du? Leck mich am Arsch! Ja, wie denn? Scheiße, kann man ja nicht mehr schlafen? Das ist ja die reinste Menagerie hier. Du redest und redest. Das ist alles, was du kannst. Und wer ist das? Das ist der Hauswirt. Ein außergewöhnlicher Hauswirt. Ein Kumpel. Der Wirt von der Kneipe unten. Von der Bar? Genau. Wird in ihrer Kneipe getanzt? Bestimmt nicht. Dürftig. Och, mach dir um den keine Sorgen. Der kommt gut über die Runden. Aber in Saint-Germain-en-Depré, da würde er erst absahnen. Sehr nett von dir, dass du dich um meine Geschäfte kümmerst. Netter Marsch. Ah, ah, Gabriel, jetzt kannst du nicht mehr das Gegenteil behaupten. Ich hab's gehört, ihr am Arsch. Hör mal, keine Schweinereien, du. Aber das sag ich doch nicht, das sagt sie. Herr Petz, das ist gemein. Außerdem reicht jetzt. Es wird Zeit, dass ich mich verziehe. Das ist bestimmt nicht lustig, Nachtwächter zu sein. Kein Beruf ist sehr lustig. Geh jetzt schlafen. Richtig. Sie soll schlafen gehen. Die Unterhaltung setzen wir später fort. Unterhaltung am Arsch. Ist der dumm? Dümmer geht's nicht mehr. Dann gute Nacht. Ich habe einen angenehmen Abend verbracht. Das war keine vergeudete Zeit. Du redest und redest. Das ist alles, was du kannst. Guten Abend allerseits. Sassi ins Bett. Du bist todmüde. Ich gehe. Sie ist niedlich, die Kleine. Sehr niedlich. Ja, ich muss jetzt auch gehen. Es ist Zeit. Ich räume noch auf und gehe dann schlafen. Tu das. Tja, also dann, gute Nacht. Dir auch. Oh, Verzeihung, ich habe das so dahin gesagt. Ich wollte sagen, mach's gut. So habe ich es auch verstanden. Bis später. Oh, Gabriel. Gabriel! Ja? Was gibt's? Du hast deinen Lippenstift vergessen. Die 12-jährige Sassi war mit ihrer Mutter Jeanne nach Paris gekommen. Da Jeanne sich mit ihrem Liebhaber vergnügen will, gab sie Sassi schon am Bahnhof ihrem Bruder Gabriel an die Hand. Sassi brachte den kleinen Haushalt Gabriels und dessen Partnerin Marcelines kräftig durcheinander. Aber das war noch nicht alles. Die Metro streikte. Und Sassi war darüber stinksauer. Darunter hatten nicht nur Gabi und Marceline zu leiden, sondern auch Charles, der Taxifahrer, und Turandot, der Wirt. Bis die freche Göre dann endlich im Bett war. Und nun ist es bereits 8 Uhr früh. Sassi erwacht zum ersten Mal in Paris. Sie schaut um sich. Marceline hatte in einer Ecke des Zimmers so etwas wie einen kleinen Waschraum eingerichtet. Einen Tisch, eine Waschschüssel, einen Krug, wie draußen auf dem flachen Land. Aber Sassi fühlte sich nicht wie zu Hause. Sie schaute in den Hof hinunter. Dort spielte sich nichts ab. In der Wohnung das Gleiche. Es sah so aus, als spielte sich dort auch nichts ab. Sassi, das Ohr an die Tür gepresst, vernahm kein Geräusch. Sie verließ ihr Zimmer. Das Esswohnzimmer war dunkel und stumm. Mit beachtlicher Vorsicht machte sie die Tür zu einem Zimmer auf, in dem jemand friedlich schlief. Sassi machte sie wieder zu, legte den Rückwärtsgang ein, was immer amüsant ist, und nach äußerst langer Zeit stand sie in der Diele. Sie erblickt eine andere Tür. Sie dreht den Schlüssel im Schloss um. Es klappt. Und schon ist Sassi auf dem Treppenabsatz. Sie macht die Tür ganz sachte hinter sich zu und geht dann ganz sachte die Treppe hinunter. Jetzt ist sie im Erdgeschoss. Und da ist der Flur. Die Haustür ist offen. Ein Rechteck Licht. Das ist's. Sassi ist schon dort. Sie ist draußen. Es ist eine ruhige Straße. Es kommen so selten Autos vorbei, dass man auf der Fahrbahn Himmel und Hölle spielen könnte. Es gibt ein paar Läden für den täglichen Bedarf. Sie sehen arg provinziell aus. Leute gehen angemessenen Schrittes hin und her. Wenn sie die Straße überqueren, schauen sie zuerst nach links und dann nach rechts. Sassi ist nicht ganz enttäuscht. Sie weiß, dass sie in Paris ist, dass Paris ein großes Dorf ist und dass ganz Paris nicht dieser Straße gleicht. Um sich darüber aber Klarheit zu verschaffen und seiner Sache ganz sicher zu sein, muss man weitergehen, was sie auch mit unbekümmerter Miene zu tun sich anschickt. Hey, Kleine! Turandot kommt plötzlich aus einer Kneipe geschossen. Hey, Kleine, wo gehst du hin? Sassi schlägt den Laufschritt ein. Sie nimmt ganz knapp eine Kurve. Die andere Straße ist eindeutig belebter. Sassi hat jetzt ein schönes Tempo drauf. Hilfe, Hilfe! Niemand nimmt sich Zeit noch Mühe, nach ihr zu schauen. Aber auch Turandot galoppiert. Er rennt sogar. Er holt sie ein, packt sie am Arm und ohne ein Wort zu sagen, zwingt er sie mit fester Hand zu einer Kehrtwendung. Sassi zögert nicht. Hilfe! Du bist so verrückt. Wirst du den Mund halten? Hilfe, ich will nicht mit diesem Herrn gehen. Ich kenne diesen Herrn nicht. Ich will nicht mit diesem Herrn gehen. Was? Dieser Herr hat schmutzige Dinge zu mir gesagt. Was hat er zu dir gesagt? Madame, dieses kleine Mädchen ist von zu Hause weggelaufen. Ich wollte es zu seinen Eltern zurückbringen. Hab keine Angst, Kleine. Sag mir, was dieser böse Herr zu dir gesagt hat. Es ist zu unanständig. Hat er von dir verlangt, dass du Dinge an ihm machen sollst? Ganz richtig, Madame. Also, was für Dinge denn, mein kleiner Liebling? Das kann ich nicht laut sagen. Dann sag's mir ganz leise ins Ohr. Saukerl. Aber Madame, ich versichere Ihnen. Saukerl. Was hat er denn von der Kleinen verlangt? Und darauf bin ich nie gekommen. Worauf sind Sie nie gekommen? Er hat von ihr verlangt. Nein, es gibt wirklich ausgemachte Schweinehunde. Was ist das für eine Sauerei? Er hat von ihr verlangt, dass sie zu... Verstehe ich nicht. Hat niemand einen Kugelschreiber und ein Stück Papier? Ja. Hier. Nehmen Sie. Ich werde Ihnen eine Zeichnung machen. Sie werden sofort verstehen. So. So. Oh. So. Oh. Und so. Und das ist praktisch. Das kommt drauf an. Ich rede aus eigener Erfahrung. Weil eines Tages kommt doch mein Mann auf die Idee. Das ist wirklich eine ausgemachte Schweinerei. Jetzt frage ich Sie, wo er das aufgeschnappt hat. Er hat vielleicht ein schlechtes Buch gelesen. Vielleicht. Auf jeden Fall habe ich, so wie ich da stehe, zu meinem Mann gesagt, du willst... Oh, darauf bin ich nie gekommen. Eine ausgemachte Sauerei. Es gibt wirklich Schweinehunde. Gabriel. Gabriel, wach auf. Was? Was ist los? Was gibt's? Die Kleine. Was denn für eine Kleine? Sie ist ausgebüxt. Ausgebüxt? Verschwunden. Vielleicht ist sie auf dem Klo eingesperrt. Nein, Turandot hat gesehen, wie sie getürmt ist. Turandot? Ja. Ja. Sie haben doch gesehen, Turandot, wie sie getürmt ist. Und wie? Ja und? Ich habe sie wieder eingefangen und wollte sie dir zurückbringen. Das ist recht. Du bist wirklich ein Kumpel. Ja, aber die Kleine hat die Leute aufgehetzt. Sie schrie in der Gegend herum, ich hätte unanständiges Zeug von ihr verlangt. Und das hat nicht gestimmt? Natürlich nicht. Man kann nie wissen. Nun lass ihn schon weitererzählen. Und auf einmal um mich herum all die Leute, die sich zusammenrotten und fest entschlossen sind, mir die Fresse zu polieren. Sie hielten mich für einen Sittensträuch, diese Armleuchter. Als ich dann aber im gegebenen Augenblick sah, dass sie nicht mehr auf mich Acht gaben, bin ich stiften gegangen. Du hast Schiss gehabt. Und wie? Nie im Leben habe ich eine solche Angst gehabt. Ich habe noch nie Angst gehabt. Ich habe auch noch nie was auf die Fresse gekriegt. Du bist ein wahrer Kerl. Ich bin schon zufrieden, wenn in meinem Saftladen kein Stunk ist. Du brauchst dich doch wirklich nicht beklagen. Du schiebst doch eine ruhige Kugel. Du hast doch einen Faulenzerberuf. Ich möchte dich mal sehen. Anstrengend ist mein Beruf. Und obendrein ungesund. Was würdest du erst sagen, wenn du nachts schuften müsstest wie ich? Und am Tag schlafen? Am Tag schlafen, du, das macht unheimlich müde. Ohne, dass es danach aussieht. Ganz zu schweigen, wenn man zu so einer unwahrscheinlichen Zeit geweckt wird wie jetzt. Ich möchte das nicht jeden Morgen erleben. Dann musst du die Kleine einsperren. Ich frage mich, warum sie abgehauen ist. Vielleicht wollte sie keinen Lärm machen. Um dich also nicht aufzuwecken, ist sie spazieren gegangen. Aber ich will nicht, dass sie allein spazieren geht. Die Straße ist die Schule des Lasters, das weiß doch jeder. Sie ist vielleicht ausgerissen, wie die Zeitungen das nennen. Das wäre gar nicht so lustig. Dann müsste wahrscheinlich die Bullen benachrichtigen. Und wie stehe ich dann da? Meinst du nicht, du solltest versuchen, sie wiederzufinden? Ich? Ich werde weiterschlafen. Du würdest nur deine Pflicht tun, wenn du sie wieder zurückholst. Pflicht am Arsch, sie wird schon von alleine wiederkommen. Und wenn sie an einen Lüstling gerät? Wie, Turandot? Ich finde das nicht komisch. Gabriel, du solltest dir einen Ruck geben. Geh du doch. Ich habe Wäsche auf dem Feuer. Sie sollten ihre Wäsche in die amerikanischen Dinger geben. Die Arbeit hätten sie schon mal gespart. So mache ich's nämlich. Und wenn es ihr Spaß macht, ihre Wäsche selber zu waschen? In was mischst du dich da ein? Du redest und redest, das ist alles, was du kannst. Deine amerikanischen Dinger, du, die stecke ich mir sonst wohin. Sieh an. Und ich hielt dich immer für amerikafreundlich. Also du gebrauchst Wörter, deren Bedeutung du nicht mehr kennst. Amerikafreundlich. Als ob einen das davon abhielte, seine Wäsche in der Familie zu waschen. Marceline und ich, wir sind nicht nur amerikafreundlich, wir sind auch noch, du kleines Spatzenhirn, und zwar gleichzeitig. Gleichzeitig, verstehst du, waschfreundlich. Ja, das haut dich um, was? Du kleines Spatzenhirn. Du solltest hinter der Göre herlaufen. Damit mir das Gleiche passiert wie dir, damit mich der Vulgus Pecus lyncht. Na, von dir kann man auch sagen, du redest und redest. Das ist alles, was du kannst. Geh schon, Gabriel. Ach, ihr geht mir beide auf den Wecker. Gut. Marceline, gib mir meine Hose. Gabriel zieht sich methodisch an. Fährt sich mit der Hand traurig übers Kinn, das zu enthaaren er keine Zeit gehabt hat, seufzt. Dann umarmt er zärtlich Marceline, drückt Turandot kräftig ans Herz. Die Erregung, die ihm die Kehle zuschnürt, erlaubt ihm kein anderes historisches Wort, als ich gehe meine Pflicht zu tun. Doch sein Blick ist verschleiert von der Melancholie, wie sie menscheneigen ist, auf die ein großes Schicksal wartet. Ich gehe meine Pflicht zu tun. Die anderen sammeln sich. Er geht hinaus. Er ist hinausgegangen. Draußen schnuppert er den Wind. Er riecht nur die üblichen Gerüche und ganz besonders die, die aus der Kneipe kommen. Er weiß nicht, soll er nach Norden gehen oder nach Süden, denn so ist die Straße ausgerichtet. Doch ein Ruf enthebt ihn seines Zögerns. Es ist Gridot, der Schuster, der ihn von seiner Schusterbude aus herbeiwinkt. Ich wette, Sie suchen das kleine Mädchen. Ja, Ich weiß, wo sie hingegangen ist. Sie wissen immer alles, was? Na und? Na und? Das macht mich wahnsinnig. Jetzt sieht sich einer das an. Jawohl. Jedes Mal, wenn ich mit Ihnen rede, wächst mein Minderwertigkeitskomplex. Armer Shaker. Wenn Sie das, was ich Ihnen zu sagen habe, nicht interessieren... Es muss mich ja interessieren. Soll ich also erzählen? Lustige Brüder, die Schuster. Sie hören nie auf zu arbeiten. Man könnte meinen, dass Sie es gern tun. Und um zu zeigen, dass Sie nie aufhören, setzen Sie sich auch noch in ein Schaufenster, damit man Sie bewundern kann. Na, Sie verdammter Schwätzer. Wollen Sie nur was wissen oder nicht? Ich sag Ihnen doch, das ist alt. Hat Ihnen Turandot den Anfang erzählt? Er erzählt, was ihm passt. Was Sie interessiert, ist jedenfalls das, was danach passiert ist. Ja und? Was ist danach passiert? Genügt Ihnen der Anfang nicht? Wollen Sie wissen, was die Kleine tut? Sie reist aus. Ah. Sie reist aus. Das ist ja heiter. Verständigen Sie die Polizei. Das ist nicht mein Fall. Sie wird nicht von allein zurückkommen. Man kann nie wissen. Naja, mir ist es schließlich wurscht. Und mir erst. Im Grunde. Haben Sie einen Grund? Ja. Ich gehe wieder zurück und leg mich schlafen. Während Mitbürger und Klatschbasen ihren Schwatz hielten, hatte Sassi sich aus dem Staub gemacht. Sie hatte die erste Straße nach rechts genommen, dann die nach links und so fort, bis sie vor einem der Tore der Stadt ankommt. Prächtige vier- bis fünfstöckige Wolkenkratzer säumten eine prunkvolle Allee, auf deren Bürgersteig verlauste Stände dicht an dicht standen. Eine kompakte, malvenfarbene Menge tröpfelte so ziemlich überall durch die Gegend. Eine Luftballonverkäuferin und Jahrmarktsmusik fügten der Virulenz der Vorführung eine schamhafte Note hinzu. Voller Bewunderung brauchte Sassi einige Zeit, bis sie merkte, dass ein ganz in ihrer Nähe auf dem Bürgersteig aufgestelltes Werk barocker Schmiedekunst die ergänzende Inschrift Metro trug. Sassi vergaß auf der Stelle das Schauspiel der Straße und näherte sich mit vor Erregung trockenem Munde der Öffnung. Mit kleinen Schritten um das Schutzgeländer herumgehend, entdeckte sie schließlich den Eingang, aber das Gitter war geschlossen. Eine herabbaumelnde Schiefertafel trug eine Kreideinschrift, die Sassi mühelos entzifferte. Der Streik dauerte an. Ein Geruch nach eisenhaltigem, entwässertem Staub stieg sachte aus dem verbotenen Abgrund herauf. Zutiefst betrübt setzte sich Sassi auf eine Bank und begann zu weinen. Na, mein Kind, haben wir großen Kummer. Ist es so schlimm? Oh ja, Monsieur. Wisch dir die Tränen mit meinem Taschentuch ab. Ist Ihr Taschentuch wenigstens sauber? Ganz sauber. Nun, was gibt's? Schlagen dich deine Eltern? Hast du etwas verloren und jetzt Angst, dass sie mit dir schimpfen? Du musst mir alles sagen. Hab keine Angst, du kannst Vertrauen zu mir haben. Warum? Warum? Ja, warum sollte ich Vertrauen zu ihnen haben? Aber weil ich Kinder mag, kleine Mädchen und kleine Jungs. Sie sind ein altes Schwein. Überhaupt nicht. Das sagt man so. Ich sage es, weil es die Wahrheit ist. Mag sein. Was treiben denn all diese Leute? Sie gehen zum Flohmarkt. Oder besser, der Flohmarkt geht zu ihnen, denn er fängt hier an. Wo hier? Vor dir, vor deiner Nase. Das ist also der Flohmarkt. Das ist dort, wo man für wenig Geld Rembrandts findet. Die man dann einem Ami weiterverkauft und der Tag hat sich gelohnt. Es gibt nicht nur Rembrandts, es gibt auch Gesundheitssohlen, Lavendelnägel und sogar Jacken, die noch keiner getragen hat. Willst du mal sehen? Und ob ich das sehen will? Gibt es auch Überschusswaren aus den amerikanischen Heeresbeständen? Selbstverständlich. Auch Fritten. Gute Fritten am selben Morgen gemacht. Die Fritten sind mir wurscht. Amerikanische Überschusswaren, das ist was Tolles. Es gibt sogar Muscheln, gute, die einen nicht vergiften. Muscheln sind ekelhaft. Es gibt auch Würstchen. Würstchen am Arsch. Gibt es da auch Blue Jeans bei den amerikanischen Überschusswaren? Da gibt's nichts, was die nicht haben. Auch Kompasse, die in der Dunkelheit funktionieren. Die Kompasse sind mir wurscht. Aber die Blue Jeans? Und wir können mal hingehen. Tja, und dann? Ich habe keinen Pfennig, um sie mir zu kaufen. Es sei denn, ich klaue mir ein paar. Gehen wir trotzdem mal hin. Ich sehe schon, was Sie mit Ihrem Schmus im Sinn haben. Ich? Bloß rein. Na, kleines Fräulein, löffeln Sie an dem Kompass, an der Taschenlampe, an dem Schlauchboot. Hätten Sie nicht vielleicht ein paar Blue Jeans? Das würde ihr Spaß machen. Wie? Oh ja. Und ob ich Blue Jeans habe? Ich habe sogar welche, die sind praktisch unverwüstlich. Ja, aber Sie können sich wohl vorstellen, dass sie weiter wachsen wird. Nächstes Jahr wird sie die Dinger nicht mehr anziehen können. Und was machen wir dann damit? Dann ist es eben fürs Brüderchen oder fürs Schwesterchen. Hat sie nicht. Das kann noch kommen, bis in einem Jahr. Treiben Sie keinen Scherz damit, Ihre arme Mutter ist tot. Entschuldigung. Gut, hätten Sie meine Größe? Selbstverständlich, Fräulein. Wir werden was für Sie suchen und finden. Könnte ich mal anprobieren? Das kleine Fräulein glaubt wohl, es ist bei Fiora. Anprobieren ist nicht nötig. Hier passt alles. Ist die auch nicht zu groß? Die geht ihr nicht weiter als bis zur Wade. Und jetzt schauen Sie mal, ob die nicht eng ist. Da kommen Sie gerade noch so rein, Fräulein, obwohl Sie ja sehr schlank sind. Kann man nicht anders sagen. Sie werden es nicht bereuen. Sie ist unverwüstlich. Praktisch unverwüstlich. So, ich habe Ihnen ein hübsches Paket gemacht. Macht 40 Francs. Das ist nicht geschenkt. Unverwüstlich, sag ich Ihnen. Danke, der Herr. Wer trägt das Paket? Ich. Warum nicht ich? Weil es eben so ist. Gemeiner Kerl. Was? Nichts. Das macht durstig. Willst du eine Coca? Coca am Arsch. Ein gespritztes, ja. Wir werden uns einen Moment hinsetzen. Sie können mir das Paket geben, wenn es Sie stört. Das stört mich nicht. Kellner, ein Muscadet mit 2 Stücken Zucker und ein gespritztes für die Kleine. Ein Muscadet mit 2 Stücken Zucker und ein gespritztes. Kommt sofort. Mein Papa, der kippt da auf einen Schlag 10 Muscadets herunter, aber ohne Zucker. Trinkt er viel, dein Papa? Er trank, muss man sagen. Er ist tot. Bist du sehr traurig gewesen, als er gestorben ist? Ach was, da ist so viel passiert, dass ich gar keine Zeit dazu hatte. Und was ist passiert? Lesen Sie Zeitung? Manchmal. Erinnern Sie sich an die Näherin aus Saint-Montrand, die ihrem Mann mit dem Ball den Kopf gespalten hat? Nun, das war Mama. Und der Mann, das war natürlich Papa. Ach. Ein Muscadet mit 2 Stücken Zucker und ein gespritztes für die Kleine. Die Kleine. Der könnte ruhig Fräulein sagen, wie alle anderen auch, dieser Serviettenschwenker. Und dein Vater? Erinnern Sie sich nicht an diese Geschichte? Nein. Scheiße, dabei hat die Sache eine Menge Staub aufgewirbelt. Mama hatte einen Rechtsanwalt, der extra aus Paris gekommen war. Einen berühmten einen, der nicht so spricht wie Sie und ich. Mit einem Wort ein Armleuchter. Trotzdem hat es fertiggebracht, dass sie freigesprochen worden ist. Die Leute haben Mama sogar applaudiert. Es hat nicht viel gefehlt und sie hatten sie im Triumph aus dem Gerichtssaal getragen. War ein toller Rummel an diesem Tag. Nur eins hat Mama Kummer gemacht. Nämlich, dass der Pariser, der Rechtsanwalt, sich nicht mit Wurstscheiben bezahlen ließ. Der war anspruchsvoll, der Sack. Zum Glück war Georges da, um dafür aufzukommen. Und wer war dieser Georges? Ein Metzger, ganz rosig, Mamas Hausfreund. Der hat ihr auch das Hackebeil gegeben. Wirklich? Sag ich Ihnen doch. Und das ist noch nicht alles. Ich, die Sie mich da vor sich sehen, ob Sie es glauben oder nicht, ich habe im Prozess ausgesagt. Und das unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Glauben Sie mir nicht? Natürlich nicht. Das ist ungesetzlich, ein Kind, das gegen seine Eltern aussagt. Erstens war von den Eltern nur noch einer da, Nummer 1. Und außerdem haben Sie überhaupt keine Ahnung. Kommen Sie zu uns nach Saint-Montrand. Dann würde ich Ihnen die Zeitungsartikel zeigen, in denen von mir die Rede ist. Und als Mama im Bau saß, hat mir Georges zu Weihnachten sogar ein Abonnement für den Auguste de la Presse geschenkt. Kennen Sie den Auguste de la Presse? Nein. Dürftig. Und sowas will mit mir diskutieren. Warum hast du unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgesagt? Das interessiert Sie, wie? Nicht sonderlich. Sie können sich aber verstellen. Gut. Nun schmollen Sie mal nicht. Ich werde Ihnen die Geschichte erzählen. Früh um 8 Uhr wachte Sazie zum ersten Mal in Paris auf. Sie begab sich sofort auf Erkundungsgang. Aber Turandot, der etwas verrückte Kneipenwirt aus dem Hause und Freund Gabriels, bemerkte dies sofort, rannte hinter ihr her, um sie zurückzubringen. Sazie aber wusste diesen Verfolger mit wenig feinen Mitteln abzuschütteln. Vergnügt schlenderte sie über den Flohmarkt und ließ sich von dem Kerl Blue Jeans kaufen. Sazie erzählte ihm dafür eine Geschichte. Nun schmollen Sie mal nicht. Ich werde Ihnen die Geschichte von meiner Aussage unter Ausschluss der Öffentlichkeit erzählen. Ich höre. Also, Sie müssen nämlich wissen, dass Mama Papa nicht ausstehen konnte. Das hat ihn traurig gemacht. Papa fing daraufhin an zu saufen. Der hat ganz schön in sich reingegossen. Wenn er dann in diesem Zustand war, musste man sich vor ihm in Acht nehmen. Und weiter? Also, ich erzähle weiter. Eines Tages, an einem Sonntag, kam ich vom Fußballplatz zurück. Der Fußballclub von Saint-Montrand hatte gegen den Roten Stern von Neuflitz gespielt. In der Ehrenliga, das will was heißen. Interessieren Sie sich für Sport? Ja, fürs Freistilringen. So wie Sie aussehen, wohl eher in der Kategorie Zuschauer. Sehr lustig. Erzähl weiter. Papa war also ganz allein zu Hause. Ganz allein wartete er auf nichts Besonderes. Er wartete auf nichts Besonderes, aber er wartete trotzdem. Und er war ganz allein. Oder besser, er glaubte, er sei ganz allein. Ach. Warten Sie, Sie werden gleich verstehen. Ich komme also nach Hause. Papa war voll wie ein Schwein. Er fängt also an, mich zu küssen. Was normal war. Na. Weil er mein Papa war. Aber da fängt er an, mich abzuknutschen. Mit gewagten Griffen. Darauf sag ich, nichts da. Weil ich begriff, worauf er hinaus wollte, der Drecksack. Aber als ich zu ihm sagte, nichts da, kommt nicht in Frage, da springt er zur Tür und schließt sie ab. Und steckt den Schlüssel in die Tasche. Und er rollt mit den Augen und macht dazu. Genau, wie im Kino. Es war einfach toll. Du wirst jetzt in die Pfanne hüpfen, deklamiert er. Du wirst jetzt in die Pfanne hüpfen. Er sabberte sogar ein wenig, als er diese wüsten Drohungen ausstieß. Und schließlich sprang er auf mich. Ich habe keine Mühe, ihm auszuweichen. Da er stockbesoffen war, fliegt er glatt auf die Fresse. Er steht wieder auf. Er rennt wieder hinter mir her. Kurzum, eine richtige Corrida. Und schließlich hat er mich dann gekriegt. Und wieder ging das Geknutsche los und die gewagten Griffe. Doch in diesem Augenblick geht sachte die Tür auf, weil Sie müssen nämlich wissen, dass Mama nur so zu ihm gesagt hat, ich gehe Spaghettis und Schweinekoteletts kaufen. Aber das stimmte gar nicht. Das war nur, um ihn zu täuschen. Und sie ist heimlich zurückgekommen. Und natürlich hatte sie ihren Schlüssel dabei. Nicht dumm, das Biest, wie? Allerdings. Sie macht also unauffällig die Tür auf und kommt seelenruhig herein. Papa dachte an was anderes, der arme Macker. Kurzum, er gab nicht acht und so bekam er den Kopf gespalten. Eieiei. Mama hatte einen guten Streich geführt. Das muss man ihr lassen. War kein schöner Anblick. Scheußlich sogar. Zum Komplexe kriegen. Und so ist sie dann freigesprochen worden. Ich habe zwar immer wieder gesagt, dass ihr Georges das Hackebeil zugesteckt hat. Es hat nichts genützt. Sie haben gesagt, dass wenn man einen Mann hat, wo ein Schwein ist von dem Kaliber, dass es da nur eins gibt, ihn umlegen. Ich habe Ihnen ja gesagt, man hat Sie sogar beglückwünscht. Das ist doch die Höhe, finden Sie nicht? Die Leute. Hinterher hat sie mich angegiftet. Du blöde Kuh, du Verdammte, hat sie zu mir gesagt. Hast du unbedingt diese Geschichte mit dem Hackebein erzählen müssen? Ja, was denn, gab ich ihr zur Antwort. War es etwa nicht die Wahrheit? Du blöde Kuh, du Verdammte, hat sie noch einmal gesagt und wollte mich in der allgemeinen Freude verdreschen. Aber Georges hat sie beruhigt. Und außerdem war sie so stolz, dass ihr Leute applaudiert haben, die sie nicht kannte, dass sie an nichts anderes mehr denken konnte. Eine Weile jedenfalls. Und dann? Tja, und dann fing Georges an, um mich rumzustreichen. Darauf hat Mama gesagt, dass sie sich schließlich nicht alle umbringen könne, dass das am Ende komisch aussehen würde. Und dann hat sie ihn vor die Tür gesetzt. Sie hat wegen mir auf ihren Scheich verzichtet. Ist das nicht anständig? Ist das nicht eine gute Mutter? Das schon. Bloß vor nicht allzu langer Zeit hat sie einen anderen aufgegabelt. Und das hat sie auch nach Paris geführt. Sie läuft hinter ihm her. Aber mich, damit ich nicht allen Nüsslingen zum Opfer falle, und von der Sorte gibt's jede Menge, mich hat sie meinem Onkel Gabriel anvertraut. Bei ihm habe ich offenbar nichts zu befürchten. Und warum nicht? Keine Ahnung. Ich bin erst gestern angekommen und hatte noch keine Zeit, das rauszukriegen. Und was macht der Onkel Gabriel? Er ist Nachtwächter. Er steht nie vor 12, 1 Uhr auf. Und du hast sie aus dem Staub gemacht, während er noch pennte? Genau. Und wo wohnst du? Gleich hier. Und warum hast du vorhin auf der Bank geweint? Du hast dich verirrt, wie? Könntest du mir die Adresse von Onkel Gabriel sagen? Es ist in der Nähe. Ja gut, nur dann gehen wir mal hin. Ja, gut. Und lass dieses Paket in Ruhe. Ich bin groß genug, um es ganz allein zu tragen. Gemeiner Kerl, armleuchter Bauernlümmel. Was erzählst du? Nichts, ich denke. Mensch, ich habe meine Mousspritze in der Kneipe stehen lassen. Sazie träumt im Gehen. Sie hat schlecht gehört. Sie sagt, was? Was? Ich habe meinen Regenschirm in der Kneipe stehen lassen. Der Kerl sprach mit leiser Stimme zu sich selber. Aber Sazie brauchte nicht lange, um Schlussfolgerungen aus dieser Bemerkung zu ziehen. Das war kein Lüstling, der sich den Anschein eines falschen Bullen gab, sondern ein richtiger Bulle, der sich den Anschein eines falschen Lüstlings gab, der sich den Anschein eines richtigen Bullen gibt. Dass er seine Mousspritze hatte stehen lassen, war der Beweis. Da Sazie diese Beweisführung unbestreitbar schien, fragte sie sich, ob es nicht ein köstlicher Scherz wäre, Onkel Gabriel mit einem Bullen zu konfrontieren, einem richtigen. Und so gab sie dem Bullen, nachdem er erklärt hatte, dass dem überhaupt nicht so sei und wo sie wohne, ohne zu zögern ihre Adresse. Der Scherz war in der Tat köstlich. Als Gabrielle, nachdem er die Tür aufgemacht und Sasi gerufen hatte, Sasi? Und hörte, wie man ihm fröhlich verkündete, Onkel, da ist ein Bulle, der mit dir sprechen will, lehnte er sich an die Wand und wurde grün. Der Kerl tat jedoch so, als ob er nichts bemerkt habe. Gabrielle sagte zu ihm, kommen Sie herein. Mit einer Stimme, die etwas aus dem Gleichgewicht geraten war. Kommen Sie herein. Sie ging also ins Esszimmer und die sanfte Marceline stürzte sich auf Sasi, wobei sie die größte Freude an den Tag legte, dieses Kind wiederzusehen. Der Kerl hatte sich hingesetzt. Gabrielle wartete mit starrem Blick. Aber der Kerl sah nicht so aus, als wolle er reden. Sasi und Marceline standen gespannt daneben. Das hätte noch lange dauern können. Sie sind also Bulle? Schließlich findet Gabrielle etwas, um die Unterhaltung zu beginnen. Nie im Leben. Ich bin nur ein armer Jahrmarkthändler. Glaub ihm nicht, er ist ein armer Bulle. Ja, so was denn nun? Die Kleine scherzt. Ich bin unter dem Namen Warenstock Pedro bekannt und Sie können mich samstags, sonntags und montags auf dem Flohmarkt besuchen, wo ich das Kleinzeug, das die amerikanische Armee bei der Befreiung des Landes hinter sich herumliegen lässt, an die Bevölkerung verteile. Und Sie verteilen es kostenlos? Das ist wohl ein Fitz. Ich verteile es gegen Kleingeld. Außer im vorliegenden Falle. Was wollen Sie damit sagen? Ich will damit ganz einfach sagen, dass mir die Kleine ein paar Blue Jeans geklaut hat. Wenn das so ist, wird sie ihn zurückgeben. Der Schuft hat sie mir ja wieder abgenommen. Also, worüber beklagen Sie sich? Ich beklage mich, das ist alles. Die Blue Jeans gehören mir, er hat sie mir geklaut. Und außerdem ist er ein Bulle, nimm dich in Acht, Onkel Gabriel. Ja, das ist mir alles nicht so ganz klar. Also, wenn Sie ein Bulle sind, dann verstehe ich nicht, warum Sie so herumnörgeln. Und wenn Sie keiner sind, gibt's doch keinen Grund, dass Sie mir Fragen stellen. Nicht ich stelle Fragen, sondern Sie. Ja, das stimmt. Pass auf, du lässt dich in die Tasche stecken. Aber vielleicht bin ich jetzt an der Reihe, Fragen zu stellen. Antworte nur im Beisein deines Rechtsanwalts. Lass mich in Frieden, ich weiß, was ich zu tun habe. Der bringt dich dazu, dass du sagst, was er will. Sie hält mich für einen Idioten. Das sind die Kinder von heute. Man hat keinen Respekt mehr vor den Alten. Genau. Es ist zum Heulen, wenn man so einen Blödsinn hört. Ich gehe lieber weg. Richtig. Wenn sich die Personen des zweiten Geschlechts für einen Augenblick zurückziehen könnten. Und wie? Wir lassen euch allein. Gut. So, so. Mach die Tür nicht ganz zu, damit man hört, was Sie sagen. Dann leben Sie also von der Prostitution kleiner Mädchen. Ich, Monsieur? Sie werden doch nicht das Gegenteil behaupten wollen. Doch, Monsieur. Hör gut zu, während ich die Blue Jeans anziehe. Sie sind ganz schön dreist. Die Kleine wurde in Flagranti ertappt, als sie auf dem Flohmarkt auf den Strich ging. Ich hoffe, dass Sie sie wenigstens nicht den Arabern verkaufen. Niemals, Monsieur. Den Polen auch nicht? Auch nicht, Monsieur. Nur den Franzosen und den begüterten Touristen? Nur überhaupt nichts. Sie leugnen also? Und wie? Und nun sagen Sie mal, Sie Bürschchen, welches Ihr Handwerk oder Ihr Beruf ist, hinter dem oder denen Sie Ihre strafbaren Handlungen verbergen? Und ich sage Ihnen noch einmal, dass ich keine strafbaren Handlungen begehe. Keine Geschichten? Beruf? Künstler. Sie, ein Künstler? Die Kleine hat gesagt, Sie sei ein Nachtwächter. Ja, sie weiß das eben nicht besser. Außerdem sagt man Kindern nicht immer die Wahrheit, oder? Mir sagt man sie. Sie sind ja auch kein Kind. Also? Was für eine Art von Künstler? Schönheitstänzerin. Ach, deshalb. Weil sie weiß, dass sie schwul sind, hat ihnen ihre Schwester, die Kleine, ihre Nichte anvertraut. Ich ziehe zwar meine Nummer als Frau verkleidet in einem Nachtlokal für warme Brüder ab, aber das will nichts heißen, verstehen Sie? Das ist nur, um die Leute zum Lachen zu bringen, verstehen Sie? Die lachen sich krumm, wegen meiner Größe. Persönlich bin ich verheiratet. Das will nichts heißen. Wie findest du die Blue Jeans? Sind sie nicht klasse? Du bist süß. Man könnte meinen, ein kleiner Junge. Bist du auch sicher, dass der Kerl nicht sagen wird, dass du ihm sein Paket weggenommen hast? Aber ich sage dir doch, dass sie mir gehören. Himmel, Arsch und Zwirn! Was ist denn in Sie gefahren? Das Päckchen! Das Päckchen mit dem Blue Jeans. Ja und? Ist nicht mehr da. Sind Sie sicher? Das ist doch ein starkes Stück. Ich hoffe, die Kleine hat es mir nicht geklaut. Vielleicht hatten Sie es nicht bei sich. Und wenn die Göre es mir geklaut hat, dann kracht's aber im Karton. Vielleicht hat mir Ihre Frau das Päckchen geklaut. Vielleicht hat sie Lust, mal Blue Jeans zu tragen. Das kann's bestimmt nicht. Woher wollen Sie das wissen? Bei einem Mann, der homosexuelle Manieren hat, kann sie doch mal auf solche Gedanken kommen. Na, Onkel Gabriel, wie findest du meine Blue Jeans? Also du ziehst sie sofort aus und gibst sie dem Herrn zurück. Zurückgeben am Arsch. Dazu gibt's keinen Grund. Sie gehören mir. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ja, zieh sie aus. Und zwar dalli-dalli. Setz ihn vor die Tür. Also du bist witzig. Erst sagst du, dass er ein Bulle ist und dann willst du, dass ich ihn verhaue? Bloß weil er ein Bulle ist, brauchst du noch lange keine Angst vor ihm zu haben. Er ist ein Widerling, der mir unanständige Anträge gemacht hat. Mit dem gehen wir vor den Richter. Und wenn er 100-mal Bulle ist Und die Richter kenne ich, die mögen kleine Mädchen. Haben Sie das gehört, Monsieur? Hoffentlich haben Sie sich das auch genau überlegt. Kinder, müssen Sie wissen, können ja nicht schrecklich sein. Onkel Gabriel, ich schwöre dir, dass die Blue Jeans mir gehören. Ja, ja. Du musst mich in Schutz nehmen. Was wird meine Mama wohl sagen, wenn sie erfährt, dass du mich von einem Halbdackel, vielleicht sogar einen Sonntagsfahrer, beleidigen lässt? Ja, aber es ist doch Blödsinn, sich einen Polypen zum Feind zu machen. Ja, sehen Sie denn nicht, was Ihnen alles blüht? Kuppelei, Diebstahl, Homosexualität, Eonismus, Balanohypospadie. Alles zusammen wird Ihnen das gut 10 Jahre Zwangsarbeit einbringen. Gabriel. Und die gnädige Frau. Man hätte auch gerne ein paar Auskünfte über die gnädige Frau. Was für welche? Du darfst nur vor deinem Anwalt sprechen. Onkel hat ja nicht auf mich hören wollen. Jetzt siehst du, wie er in der Scheiße steht. Wirst du wohl den Mund halten? Ja, könnte die gnädige Frau vielleicht sagen, welchen Beruf sie ausübt? Hausfrau. Worin besteht das? Worin das besteht? Oh, oh, oh. Im Ausmisten. Los, lass mich los. Sie sollen mich los. Ich mache die Tür auf, Onkel. Du kannst ihn rausfeuern. Juhu. Gut gemacht, Gabriel. Du bist ein Mann. Ich bin stolz auf dich. Das müssen wir feiern, Onkel Gabriel. Geh mit mir auf den Eiffelturm. Jetzt? Ja, wir werden deinen Kumpel Charles bitten, dass er uns mit seiner Kiste hinfährt. Du, ich bin müde. Ich bin einfach müde. An der frischen Luft wirst du wieder wach. 300 Meter und noch was. Das ist gar nicht so hoch. Immerhin. Man kann kaum die Leute erkennen. Ist doch lustig. Also, mir wird schwindelig. Ja. Ich gehe wieder runter. Wenn ihr noch nicht genug habt, ich erwarte euch im Erdgeschoss. So ein Schwächling. Ich war schon gut 20 Jahre nicht mehr hier oben. Dabei habe ich oft Leute hierher gefahren. Wie alt sind Sie? Wie alt schätzt du mich? Naja, jung sind Sie nicht mehr. 30 Jahre. Und 15 dazu. Naja, Sie sehen gar nicht so alt aus. Und Onkel Gabriel? 32. Naja, der sieht älter aus. Sag ihm das aber bloß nicht, sonst fängt er an zu heulen. Warum? Weil es mit der Homosexualität hat? Wo hast du denn das her? Das hat der Kerl zu Onkel Gabriel gesagt. Der Kerl, der mich zurückgebracht hat und den Onkel Gabriel rausgeschmissen hat. Was ist das eigentlich? Ist das, wenn man Parfum an sich macht und Blue Jeans anzieht? Genau, du hast begriffen. Und Sie? Sind Sie homosexuell? Wie wär's, wenn wir runtergingen? Sagen Sie mal, warum sind Sie nicht verheiratet? Das ist halt das Leben. Warum heiraten Sie nicht? Ich habe keine gefunden, die mir gefällt. Sie sind wirklich ein Snob. Das ist eben so. Aber sag mal, wenn du groß bist, glaubst du, dass es da so viele Männer geben wird, die du heiraten möchtest? Moment, wovon reden wir denn? Von Männern oder von Frauen? Für mich geht's um Frauen und für dich um Männer. Das kann man nicht miteinander vergleichen. Ja, da hast du nicht unrecht. Sie sind ja lustig. Sie wissen nie so genau, was sie denken. Das muss anstrengend sein. Lustig bist du. Würde ich Ihnen gefallen? Du bist ja noch ein Kind. Es gibt Mädchen, die heiraten mit 15, sogar mit 14 Jahren. Es gibt Männer, die mögen das. Hm. Na und ich? Würde ich dir gefallen? Natürlich nicht. Weißt du, für dein Alter hast du wirklich seltsame Vorstellungen. Das stimmt. Ich frage mich sogar, wo ich sie her habe. Also ich kann es dir bestimmt nicht sagen. Warum sagt man bestimmte Dinge und nicht was anderes? Ja. Wenn man sagen würde, was man zu sagen hat, würde einen keiner verstehen. Und Sie? Sagen Sie mal, was Sie zu sagen haben, damit man Sie versteht? Man ist schließlich nicht gezwungen, all das zu sagen, was man sagt. Man könnte auch was anderes sagen. Aber so antworten Sie doch. Ich will meinen Grips nicht anstrengen. Das sind doch keine Fragen, das alles. Doch, das sind Fragen. Es sind Fragen, auf die Sie nicht antworten können. Gut, also ich glaube, ich bin noch nicht heiratsreif. Oh, wissen Sie, nicht alle Frauen stellen Fragen wie ich. Alle Frauen. Jetzt hör sich das einer an. Alle Frauen. Aber du bist doch noch ein kleines Gör. Pardon, ich habe schon Formen. Das reicht. Keine Unanständigkeiten. Das ist nichts Unanständiges. Das ist das Leben. Schön sauber, das Leben. Das Leben müssen Sie doch kennen. Wie es heißt, bekommt man in Ihrem Beruf so manches zu sehen. Wo hast du denn das her? Das habe ich im Saint-Montrand am Sonntag gelesen. Eine Zeitung, die sogar für Provinzverhältnisse immer auf dem Laufenden ist. Mit berühmten Liebesgeschichten, Astrologie und allem. Und dort stand drin, dass die Taxifahrer die Sexualität von allen Seiten und in allen Arten zu sehen bekommen. Angefangen bei den weiblichen Fahrgästen, die in Naturalien zahlen wollen. Ist Ihnen das schon oft passiert? Es reicht. Das ist wohl alles, was Sie sagen können. Es reicht. Sie sind bestimmt verklemmt. Kann die einem auf den Wecker gehen? Los, meckern Sie nicht. Erzählen Sie mir lieber was von Ihren Komplexen. Also was man sich doch nicht alles anhören muss. Die Frauen machen Ihnen wohl Angst. Ich gehe jetzt runter. Mir wird nämlich schwindelig. Aber nicht vom Panorama, sondern von einem Gör wie dir. Jamais tu partais, me quittais pour toujours. C'est sûr que j'en mourrais d'amour, mon amour, mon amour. C'est fou ce qu'il me disait, comme joli mot d'amour, et comme il les disait. Charles, Charles, wo gehst du hin? Ich verzieh mich. Und Sassi? Wo ist Sassi? Hast du sie allein gelassen? Mach dir um die keine Gedanken, die wird schon noch runterkommen. Ja, aber bis sie unten ist, kann sie mir allerhand Ärger einbrocken. Mach dir keine Gedanken. Du, Charles, dieser Eiffelturm, an was erinnert er dich? An nichts. Ja, aber das springt doch in die Augen. Ein zum Himmel aufgerichteter Phallus. Aha. Du, ich frage mich ernsthaft, warum er die Stadt Paris als Frau darstellt, mit so einem Ding. Genau wie die Frauen die Männer werden, weil sie so viel Sport treiben. Ja, man liest das in den Zeitungen. Hey, bist du stumm geworden? Was meinst du dazu? Du also auch. Immer das Gleiche, immer die Sexualität, immer nur davon die Rede, immer, die ganze Zeit. Ach, Ekel, Verfaulung, an was anderes denken die nicht. Geht's dir nicht gut, Charles? Was ist passiert? Mann, ich verzieh mich. Mir ist lieber, wenn ich diesen Balk nicht wiedersehe. Adieu. Charles, komm zurück. Charles. Wie sollen wir denn nach Hause kommen? Du kannst ja die Metro nehmen. Ach, du weißt doch genau, dass gestreikt wird. Ach, was? Scheiße. Das Sein oder das Nichts. Das ist das Problem. Hinauf, hinab, kommen, gehen. Der Mensch tut so viel, dass er am Ende verschwindet. Ein Taxi fährt ihn weg, eine Metro trägt ihn davon. Der Turm achtet nicht darauf, das Pantheon auch nicht. Paris ist nur ein Trugbild und ich bin nur ein Traum. Sassi, das Trugbild eines Traums und diese ganze Geschichte, das Trugbild eines Trugbilds, der Traum eines Traums, kaum mehr als ein Wahn. Dort, hinter der Place de la République, drängen sich die Gräber der Pariser, die einst waren, die die Treppen hinauf und hinabgestiegen sind, die auf den Straßen hin und her gingen und die so viel taten, dass sie am Ende verschwanden. Eine Geburtszange brachte sie, ein Leichenwagen fährt sie weg. Und schneller rostet der Turm, wird das Pantheon rissig. Aber ich bin lebendig und hier hört mein Wissen auf, denn von dem in seiner Mietkutsche entflohenen Taximann oder von meiner 300 Meter in der Atmosphäre hängenden Nichte oder von meiner Gemahlin, der im trauten Heim gebliebenen sanften Marceline, weiß ich in diesem bestimmten Augenblick und hier selbst nur dies. Jetzt sind sie beinahe tot, denn sie sind ja nicht da. Doch was sehe ich über den behaarten Krautköpfen der guten Leute um mich her? Die behaarten Krautköpfe waren deutsche und japanische Touristen, unterwegs zur Saint-Chapelle. Da sie Gabriel für einen zusätzlichen Superreiseführer hielten, hatten sich die Reisenden im Kreis um ihn herumgesetzt. Als sie ihn rufen hörten, doch was sehe ich über den behaarten und so weiter, wandten sie den Kopf in Richtung seines Blickes um. Und sie sahen Sassi, die gerade aus dem Turmpfeiler herausgetreten war und nun auf sie zukam. Die Kameras klickten. Na, Onkel, blüht das Geschäft? Wie du siehst. Wo ist Schar? Er ist einfach so weggegangen. Er hatte einen Grund. Och, Schar, weißt du. Willst du es mir nicht sagen? Du weißt es genauso gut wie ich. Das sagt mir immer noch nicht, warum er alleine gezogen hat. Weil du Dinge zu ihm gesagt hast, die er nicht verstanden hat. Dinge, für die er noch nicht alt genug ist. Und du? Wenn ich zu dir Dinge sagen würde, die du nicht verstehst. Dinge, für die du noch nicht alt genug bist. Was würdest du tun? Versuch's. Wenn ich dich zum Beispiel fragen würde, ob du ein Homosexueller bist oder nicht, würdest du das verstehen? Wärst du dafür alt genug? Armer Charles. Antwortest du jetzt ja oder scheiße? Verstehst du dieses Wort? Homosexueller? Na, selbstverständlich. Soll ich dir eine Zeichnung machen? Wirst du endlich antworten? Bist du ein Homosexueller oder nicht? Antworte! Los! Antworte! Aber sieh mal, mein kleiner Liebling, du tust dem armen Herrn weh. Man darf die großen Leute nicht mit Füßen treten. Große Leute am Arsch. Er will mir nicht auf meine Fragen antworten. Das ist kein triftiger Grund. Die Gewalt, mein kleiner Liebling, sollte in den zwischenmenschlichen Beziehungen immer vermieden werden. Sie ist im höchsten Maße verwerflich. Verwerflich am Arsch. Ich habe Sie nicht gefragt, wie spät es ist. 16.15 Uhr. Können Sie die Kleine nicht in Ruhe lassen? Sie scheinen mir auch so ein komischer Erzieher zu sein. Erzieher am Arsch. Sie brauchen sie nur sprechen zu hören. Sie ist sowas von ungehobelt. Kümmern Sie sich um Ihren Hintern. Ich habe meine eigenen Vorstellungen von Erziehung. Welche? Erstens, zuerst Verständnis. Und auf meine Frage antwortet man wohl nicht. Du bist ganz schön hartnäckig für ein Kind. Haben Sie Verständnis? Wollen Sie meinem Onkel noch lange um den Bart gehen? Er ist verheiratet, wissen Sie? Mademoiselle, Ihre Andeutungen sind nicht derart, wie man sie einer Dame im Witwenstand gegenüber macht. Wirst du antworten? Er scheint nicht zu wollen. Er muss aber. Auf! Und worauf soll er dir antworten? Ob er homosexuell ist oder nicht? Er? Kein Zweifel. Kein Zweifel? Woran? Dass Sie einer sind. Na, hören Sie mal. Los, sagen Sie es schon. Nein! Nein und nochmals nein! Das sagen Sie alle. Ich möchte trotzdem gern wissen, was das ist, ein Homosexueller. Ach, du weißt das gar nicht? Ich kann mir es zwar denken, aber ich möchte, dass er es mir sagt. Was kannst du dir denken? Onkel, hol mal dein Ziehtüchlein raus. Haben Sie verstanden? Parfüm von Fior. Ganz richtig. Ein Männerparfum. Das stimmt. Und du, Kleine, hast überhaupt nichts begriffen. Nun halten Sie mal den Rand. Wirklich bezaubernd, die Kinder. Wenn Sie keine Kinder mögen, dann frage ich mich, warum Sie Ihre Erziehung in die Hand nehmen. Das ist eine lange Geschichte. Erzählen Sie sie. Danke, ich kenne Sie. Aber ich kenne Sie nicht. Das ist uns wurscht. Na, Onkel, was ist mit der Antwort? Sie ist hartnäckig. Ja, ein richtiger kleiner Dickschädel. Sie scheinen dieses Kind nicht sehr gut zu kennen. Man könnte meinen, dass Sie die verschiedenen Qualitäten der Kleinen gerade erst entdecken. Qualitäten am Arsch. Sie sind eine schlaue Person. Ich habe sie tatsächlich erst seit gestern auf dem Hals. Ich verstehe. Was versteht sie? Ach, das weiß ich selber nicht. Und sie ist ihre Nichte? Genau. Und er ist meine Tante. Sag mal, hältst du dich für witzig? Dumme Kuh. Sie dürfen ihr das nicht verübeln. Das ist ihr Alter. Das dumme Alter. Das dumme Alter. Wirst du wohl aufhören, mich zu treten? Mit entsprechenden Apparaten ausgerüstet, maßen Gabriels Bewunderer das Gewicht des Lichts, um sein Porträt mit den Wirkungen des Gegenlichts auf die Platte zu bannen. Anschließend ergriffen ihn die fanatischsten unter ihnen mit dem Schrei «Mon Dieu, Saint-Chapelle!». Sie schleppten ihn zu ihrem Autobus, setzten ihn nicht ohne Geschicklichkeit hinein und hingen sich über ihn, damit er nicht davonfliegen konnte, bevor ihnen ihr Lieblingsgebäude in allen Einzelheiten gezeigt hatte. Kidnapper! Wenn Sie noch lange so herumbrüllen, brauchen Sie sich nicht zu wundern, wenn ein Bulli hier aufkreuzt. Du kleines, dummes Ding, deshalb schreie ich ja. Hilfe, Kidnapper, Hilfe, Kidnapper. Ist was? Ihnen hat niemand geläutet. Dabei macht ihr einen ganz schönen Krach. Herr Polizist, Sie kommen genau richtig. Ein Mann ist gerade entführt worden. Ein schöner Mann sogar. Verflixt. Meine Tante. Und er? Meine Tante ist er, du Gimpel. Und sie? Sie ist nichts. Herr Polizist, wir müssen sofort hinter den Kidnappern her. Und an der Saint-Chapelle befreien wir ihn. Das ist ein gutes Stück bis dorthin. Geländelauf ist nicht meine Stärke. Sollen wir vielleicht ein Taxi nehmen, das ich dann bezahlen muss? Sie hat recht. Sie ist gar nicht so blöd, wie ich glaubte. Ich danke Ihnen, mein Kind. Keine Ursache. Ich finde es trotzdem nett. Schon gut, schon gut. Seid ihr bald fertig mit eurem Schmus? Sie hat niemand gefragt. Das ist wieder typisch, weil mich hat niemand gefragt. Dabei verlangen Sie ganz schlicht und einfach von mir nicht mehr und nicht weniger, als dass ich mir einen Seitenstich hole. Ja, wenn das nicht sein soll, dann verstehe ich überhaupt nichts mehr. Die Wörter haben nicht mehr die gleiche Bedeutung wie früher. Damit habe ich immer noch nicht meinen Onkel zurück. Hinterher heißt es wieder, ich habe ausreißen wollen. Dabei ist es gar nicht wahr. Machen Sie sich keine Sorgen, mein Kind. Ich werde Ihre Unschuld bezeugen. Wenn man wirklich unschuldig ist, braucht man niemanden. Der Schuft, den sehe ich schon angeschlichen kommen mit seinen Latschen. Die sind alle gleich. Kennen Sie sie wirklich so gut, mein armes Kind? Davon könnte ich Ihnen ein Lied singen, meine arme Dame. Stellen Sie sich vor, dass Mama meinem Papa mit dem Hackeball den Schädel gespalten hat. Dass ich hinterher Bullen zu sehen bekam, meine Liebe, das dürfen Sie mir glauben. So was? Die Bullen sind noch gar nichts, aber die Richter erst, also die... Alles Schufte. Nun, ich habe sie alle in die Tasche gesteckt, die Bullen wie die Richter. Und wie wirst du es anstellen, um mich in die Tasche zu stecken? Sie? Ihr Gesicht habe ich irgendwo schon mal gesehen. Das würde mich wundern. Und warum? Warum sollte ich sie nicht schon mal irgendwo gesehen haben? In der Tat, sie hat recht, die Kleine. Ich danke Ihnen, Madame. Keine Ursache. Doch. Macht ihr euch über mich lustig? Los, bewegen Sie sich schon ein bisschen. Ich bin sicher, dass ich ihn irgendwo schon mal gesehen habe. Zeigen Sie uns Ihre Talente. Ein so schöner Polizeibeamter wie Sie, der hat doch bestimmt den Dreh raus in den Grenzen der Legalität natürlich. Das ist doch ein Penner. Keineswegs, man muss ihn aufmuntern. Man muss Verständnis zeigen. Moment. Ihr werdet euch noch wundern. Ihr werdet gleich sehen, wozu Truscaillon imstande ist. Er heißt Truscaillon. Und ich heiße Madame Wack, ein Allerweltsname. Na, wann bekommen wir endlich zu sehen, worüber wir uns wundern werden? Jetzt! Haha! Verzeihung, Herr Wachtmeister. Was wollen Sie? Könnten Sie mir sagen, wie ich auf dem kürzesten Weg zur Saint-Chapelle komme, dieser Perle der gotischen Kunst? Hätten Sie die Güte, auch diese beiden Personen zu befördern? Hab nichts dagegen, wenn ich nur ankomme, bevor die dicht machen. Na, das sieht so aus, als hätte er ein Auto beschlagnahmt. Der schindet noch Eindruck bei mir. Los, kommt schnell her, der Kerl nimmt euch mit. Oh so, dann bringt er uns also in die fragliche Kapelle. Nun sputet euch schon. Schiebt nicht so, ich kann es nicht ausstehen, wenn ich so behandelt werde. Los, auf geht's. Die Erde nach links. Na, bist du froh, deinen Onkel wiederzusehen? Onkel Lamarche. Mensch, das ist ja die Tochter von Jean Lalocher. Ich habe sie gar nicht wiedererkannt, so als Knabe verkleidet. Armleuchter. Ja, sie ist es wirklich. Schauen Sie doch auf die Straße, anstatt sich dauernd umzudrehen. Na bitte. Scheiße. Bravo. Ja, wie denn? Können wohl nicht mehr fahren. Naja, kein Wunder. Ein Provinzler. Sie würden besser Ihre Kühe hüten, statt die Pariser Straßen zu verstopfen. Aber Monsieur, Sie halten uns auf mit Ihrer Moralpredigt. Wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Wir werden einen Gekidnappten befreien. Was, da mache ich nicht mehr mit. Ich bin nicht nach Paris gekommen, um den Cowboy zu spielen. Keine Panik. Und Sie, Bulle, worauf warten Sie noch, um ein Protokoll aufzunehmen? Seien Sie unbesorgt, es ist aufgenommen. Es ist alles aufgenommen. Sie können mir vertrauen, es geht alles in Ordnung. Sie können sich verziehen. Danke, Herr Wachtmeister. Und dieses Arschloch sagt auch noch Danke. Gut, die Sache ist erledigt. Bravo, Truscaillon. Und jetzt ab die Post. Aber ohne mich, ich sage Ihnen doch, dass ich nicht Cowboy spielen will. Nur unglückliche Kugel hat man sich schnell eingefangen. In meinem Kopf hat man weniger Schiss. Oh, dich kenne ich. Du richtest nur Unheil an. Das ist gemein. Warum versuchen Sie mir einen so ekelhaften Ruf anzuhängen? So fahren Sie schon los. Na denn mal los. Wenn Sie mich kennen, wie Sie sagen, dann kennen Sie doch auch meine Mama. Haben Sie sie nicht zufällig gesehen? Sie ist nämlich auch in Paris. Können Sie nicht etwas schneller fahren? Ich möchte Sie mal am Steuer sehen. Wie spät ist es? 4 Uhr. Dann ist bestimmt zu. Ein Grund mehr, sich zu beeilen. Sonst werden wir unseren Gekidnappten nicht mehr finden. Das ist mir wurscht. Du, spielen Sie mal nicht den Dickschädel. Wir sind fast da. Biegen Sie nach links. Und den Leuten in Ihrem Dorf können Sie sagen, dass Sie wenigstens nicht weit weg von der Saint-Chapelle waren, auch wenn Sie sie nicht besichtigen konnten. Und Mama, haben Sie die nicht zufällig gesehen? Ich habe wirklich kein Schwein, da fahren nun so viele Schlitten rum und ausgerechnet meinen mussten sie sich aussuchen. Wir haben es nicht absichtlich getan. Die kommt doch nicht vom Fleck, diese Scheißkarre. Mit der Metro wären wir schon längst da. Die Metro streikt. Streik am Arsch. Ich habe noch nie einen Fuß in die Metro gesetzt. Sie sind aber ein Snob. Ich kann es mir eben leisten. Trotzdem waren Sie vorher nicht bereit, ein paar Kröten für ein Taxi rauszurücken. Weil es unnötig war. Du siehst doch selbst. Alles in Butter. Der will mich wohl auf den Arm nehmen. Wenn wir endlich da sind, ist der Onkel längst ausgerückt. Also ich tue mein Bestes. Ach, wenn wir in Saint-Montrand eine Metro hätten. Nicht wahr, Kleines? Mensch, wenn ich so einen Blödsinn höre, wird mir ganz übel. Als ob es in unserem Kaff eine U-Bahn geben könnte. Eines Tages kommt das, mit dem Fortschritt. Es wird überall eine U-Bahn geben. Das wird sogar ultra toll sein. Die U-Bahn und der Hubschrauber, das ist die Zukunft im Stadtverkehr. Man nimmt die U-Bahn, um nach Marseille zu fahren und kommt mit dem Hubschrauber zurück. Warum nicht umgekehrt? Wegen der Windgeschwindigkeit. Halten Sie, das ist mein Onkel. Dein Onkel? Wo denn, mein kleiner Liebling? Ja, auf der Terrasse. Sie sollen anhalten. Ist das Arschloch taub oder was? Hören Sie... Nach wie vor schlecht erzogen, die kleine Lalouchère. Sie können mich mal. Ah, haben Sie es gehört? Wir suchen dich überall, Onkel. Was machst du eigentlich? Ich denke nach. Worüber? Tja. Ich hätte gerne ein Erdbeer-Schokoladeneis. Über das Leben. Ich dachte... über das Leben nach. Ein Nichts bringt es, ein Nichts beschwingt es, ein Nichts bezwingt es, ein Nichts vollbringt es. Wenn dem nicht so wäre, wer könnte da die Schicksalsschläge ertragen und die Demütigung in einer glanzvollen Karriere, die Betrügereien der Lebensmittelhändler, die Aufregung der Eltern, die Wut der Lehrer, die Schändlichkeiten der Besitzenden, das Schweigen der unendlichen Räume, den Geruch des Blumenkohls oder die Passivität der Holzpferdchen, wenn man nicht wüsste, dass der schlechte und höchst fruchtbare Lebenswandel einiger unendlicher Zellen oder die Bahn einer Kugel, die ihr vorgeschrieben wird von einem unfreiwillig unzurechnungsfähigen Anonymus, alle diese Sorgen nicht unversehens im Blau des Himmels verdampfen ließe. Bravo. Ihnen hat keiner geläutet. Bravo. Wer ist denn das? Ich habe den Eindruck, als hätte ich sein Gesicht schon mal irgendwo gesehen. Ein Arschloch. Er stellt der Alten nach. Oh. Oh. Und jetzt wirst du mir antworten. Bist du ein Homosexueller oder nicht? Es fängt schon wieder an. Ja. Also gut, ich werde dir das heute Abend erklären. Noch besser, du wirst es mit eigenen Augen sehen. Was werde ich sehen? Du wirst sehen. Versprochen. Deine Versprechung. Und jetzt lass mich in Frieden. Du wirst sehen. Versprochen. Ich nehme dich heute Abend mit ins Pfandhaus. Und die anderen auch. Welche anderen? Die Freunde. Charles, Durandot, Mado, Gridou, Laverdure. Und die drei da. Oh nein, die alte Schachtel und ihr Bulle meinetwegen, aber nicht dieser Verkehrsraudi. Der wohnt in meinem Kaff. Wie du willst. Und jetzt erzählen sie uns. Überhaupt nichts. Verduftet. Ich habe mit meiner Nichte zu reden. Rendezvous um Mitternacht im Pfandhaus. Im Pfandhaus? Ich werde sie hinbringen. Es ist ein Nachtlokal. Ein Nachtlokal? Sag mal, tut sie das absichtlich oder was? Wer ist denn diese Bekloppte überhaupt? Keine Ahnung. Sie klebt mir seit heute Nachmittag an den Fersen mit ihrem Polypen, den sie unterwegs aufgegabelt hat. Und bei diesem Polypen habe ich das Gefühl, dass ich den schon mal irgendwo gesehen habe. Ich auch. So, und jetzt werde ich erstmal deine Tante Marceline anrufen, um ihr zu sagen, dass du mit mir kommst, damit sie sich keine Sorgen macht. Hallo? Mado? Ja? Hier ist Gabriel. Willst du so nett sein und Marceline an deinen Apparat holen? Ich muss mit dir reden. Das heißt... Los, du mach schon. Ich hab's ja sie allein auf der Terrasse einer Kneipe zurückgelassen. Ich möchte nicht, dass ihr ein Malheur zustößt. Ich kann nicht. Ich bin allein. Monsieur Durandot ist nicht da. Du redest. Hey, du blöde Kuh. Wenn jemand da ist, sperrt die Tür ab. Und wenn jemand da ist, schmeiß ihn raus. Hast du kapiert, du Landpomeranze? Ja, Monsieur Gabriel. Wer war's? Gabriel. Er will mit Marceline reden. Es ist dringend. Hallo? Hallo? Scheiße, in diesem Puff kann man doch einfach nicht ungestört bleiben. Leck dich auf, du Hexe. Du weißt doch gar nicht, wo du mich zurückrufen kannst. Hm. Bist du allein? Charles ist da. Was will man von Charles? Brüllt er so? Nein, das ist Laverdure. Charles spricht vom Heiraten. So, macht er endlich ernst. Naja. Das sollte ihn aber nicht daran hindern, Marceline zu holen, wenn du dir die Treppen nicht zumuten willst. Das wird Charles gern für dich tun. Ich werde ihn fragen. Charles, Gabriel bittet dich hinaufzugehen und Marceline zu holen. Nein, ich will nicht. Ich bin sauer auf Gabriel. Er sagt, dass er nicht will. Warum nicht? Er ist sauer auf sie. Was Arschloch, sag ihm, er soll an die Leitung kommen. Charles. Na, kommt er bald? Ja. Hallo? Bist du Charles? Ah. Oh. Also, was ist los? Schon hol Marceline, damit ich mit dir reden kann. Es ist dringend. Ich lasse mir von niemandem Befehle erteilen. Ach, du meine Güte, darum geht's doch gar nicht. Und ich sage dir, dass ich mir von niemandem Befehle erteilen lasse. Na, Madou, was meinst du dazu? Ist es ja oder nein? Aber ich sag Ihnen doch, Sie fragen mich einfach so, ohne mir vorher Bescheid zu sagen. Das ist ein Schock. Ich habe das nicht vorausgesehen. Das muss bedacht werden, Monsieur Charles. Oh. Als ob du das nicht schon bedacht hättest. Oh, Monsieur Charles, sind Sie aber skeleptisch. Mann, was hat er nur? Lass ihn rasseln. Sie dürfen nicht so hart sein. Er ist immerhin ein Freund. Ja, aber mit dem Gör am Hals, das passt mir überhaupt nicht. Denken Sie nicht an die Kleine. In dem Alter ist das alles nur Mache. Hallo. Los, spiel nicht den Deppen. Komm, flitz zu Marceline. Du gehst mir nämlich langsam auf den Wecker. Du störst mich, verstehst du? Das ist doch die Höhe. Was man sich nicht alles anhören muss? Ich dich stören? Was könntest du für Wichtiges tun? Bleib am Apparat. Also, Maldo, ist es ja oder ist es nein? Ja. Wirklich wahr? Wirklich wahr. Gabriel, ich habe eine Neuigkeit für dich. Ist mir wurscht, du sollst mir... Maldo und ich, wir haben uns gerade verlobt. Guter Gedanke. Du, ich habe mir's anders überlegt. Es ist nicht mehr nötig. Hast du kapiert, was ich dir gesagt habe? Maldo und ich, wir heiraten. Ja, wenn's dir Spaß macht. Ja, Marceline braucht nicht mehr ans Telefon zu kommen. Sag ihr nur, dass ich die Kleine mit ins Pfandhaus nehme, damit sie sich die Vorstellung ansehen kann. Ja. Meine Nummer, die wird heute Abend sitzen wie eine Eins, sag ich dir. Sazin hat wirklich Glück. Apropos, du kannst ja auch kommen mit Mado. Da habt ihr gleich eure Verlobungsfeier. Sowas muss schließlich begossen werden. Ich halte euch frei und dazu noch die Vorstellung gratis. Was sagst du dazu? Und Dürrandu kann natürlich auch kommen, dieser Gimpel. Und Labadur. Ich glaube, dass ihn das amüsiert. Ja, und Gridou. Ja. Den dürft ihr nicht vergessen. Nein. Den verflixten Gridou. Bis nachher dann. Um Mitternacht. Ja. Ja. Im Grunde ist Gabriel ein netter Kerl. Kann man nicht anders sagen. Da bist du ja, Thurandot. Wir haben eine Neuigkeit für dich. Wir werden heiraten, Madeleine und ich. Guter Gedanke. Das muss begossen werden. Ja. Ich spende euch ein Stärkungsmittel. Aber dass ich Mado verliere, passt mir gar nicht. Sie hat gut gearbeitet. Aber ich bleib natürlich. Ich würde mich ja zu Hause langweilen, während Charles Taxi fährt. Das stimmt. Im Grunde wird sich nichts ändern. Außer wenn wir jetzt eine Nummer schieben, dann tun wir es ganz legal. Am Ende fügt man sich halt immer ins Unvermeidliche. Was trinkt ihr? Ist mir wurscht. Mado, diesmal werde ich dich bedienen. Beaujolais Nouveau. Ich trinke auf eure legale Bumserei. Danke. Aber das ist nicht alles. Ich muss noch Marceline Bescheid sagen. Streng dich nicht an, Liebling. Ich gehe zu ihr. Was kann ich schon daran liegen, ob du heiratest oder nicht? Sie erfährt es morgen noch früh genug. Es ist wegen was anderem. Gabriel hat Sazie bei sich behalten. Und er lädt uns alle ein und dich auch, uns seine Nummer anzusehen und einen hinter die Binde zu gießen. Du willst deine Verlobung in einer schwulen Kneipe feiern? Streitet euch nicht. Ich sag jetzt Madame Marceline Bescheid und dann ziehe ich mich schick an, um unserem Gabi Ehre zu machen. Also Folgendes wollte ich... Kommen Sie doch rein und trinken Sie ein Glas Grenadin. Ich muss mich erst anziehen. Ich sehe nicht, dass Sie nackt sind. Und selbst wenn Sie es wären, das dürfte Sie doch nicht davon abhalten. Mhm. Unter Frauen. Trotzdem... Sie sind so aufgeregt. Ich habe mich gerade verlobt. Sie sind doch nicht schwanger. Im Augenblick nicht. Dann können Sie mir ein Glas Grenadin nicht abschlagen. Sie reden verdammt gut. Ich kann nichts dafür. Setzen Sie sich. Was gibt's? Nun, Monsieur Gabriel hat angerufen, dass er die Kleine mit in den Nachtclub nimmt, damit sie sich seine Nummer ansehen kann. Und uns beide auch, Charles und mich, um unsere Verlobung zu feiern. Ach, Charles ist der Glückliche. Ach, er ist genauso gut wie jeder andere. Er ist seriös und außerdem kennen wir uns. Danke. Sagen Sie, Madame Marceline, was für ein Fähnchen soll ich anziehen? Tja, bei einer Verlobung ist mittleres Weiß angezeigt. Mit einem Hauch jungfräulichen Silber. Ach, das Jungfräuliche können Sie vergessen. Das ist aber üblich. Ja, aber wenn ich kein mittelweißes Kleid mit einem Hauch Jungfrauensilber habe oder nicht mal ein zweiteiliges Kostüm mit einer Strumpfbandhalterhemdbluse, na, was soll ich dann tun? Sagen Sie, was soll ich dann tun? Tja, wenn das so ist. Santé. Warum ziehen Sie dann nicht Ihre amaranthfarbene Jacke mit dem gelb-grünen Plissé-Rock an, die ich mal an einem 14. Juli an Ihnen gesehen habe? Bin ich Ihnen aufgefallen? Aber ja, Sie sind mir aufgefallen. Sie waren bezaubernd. Ach, das ist aber nett. Dann sehen Sie also manchmal nach mir. Aber ja. Denn ich finde Sie hinreißend schön. Wirklich? Oh ja, wirklich. Sie sind einfach klasse. Das würde mir verdammt gefallen, wenn ich so wäre wie Sie. Sie sind verdammt gut gebaut. Und dazu von einer Eleganz. Nun übertreiben Sie mal nicht. Doch, doch, doch. Sie sind einfach klasse. Warum sieht man Sie nicht öfter? Ich würde Sie gern öfter sehen. Ja, warum sieht man Sie nicht öfter, wo Sie von so strahlender Gesundheit sind, dass ich mir erlaube, Sie darauf hinzuweisen? Und darüber hinaus noch so schön. Ja, warum nicht? Weil ich nicht gern auffalle. Ohne so weit zu gehen. Wenn Sie Gabriels Nummer nicht verpassen wollen, müssten Sie jetzt gehen. Das müsste ich. Ich ziehe also meine apfelgrüne Jacke mit dem orangen und zitronenfarbenen Rock vom 14. Juli an. Ganz richtig. Trotzdem, es stimmt mich traurig, Sie allein zu lassen. Aber nein, ich bin es gewöhnt. Trotzdem. Also gut, dann gehe ich mich jetzt anziehen. Sie werden bezaubernd sein. Ich küsse Sie. Oh. Hallo, Gabi. Kommt rein, habt keine Angst. Es ist noch keine Kundschaft. Wo seid ihr? Kommt da so rein. Ich habe einen Tisch für euch reserviert. Nicht allzu nah an der Bühne, da könnt ihr besser sehen. Komm, los, kommt. Sag mal, Gabriel, warum hast du uns ausgerechnet für heute Abend hierher bestellt? Sie, die sie den keuschen Schleier des Ostrazismus über den Bereich ihrer Tätigkeiten werfen. Und der sie niemals wollten, dass wir sie bei der Ausübung ihrer Kunst bewundern. Warum? Ihr fragt mich, warum? Seltsame Frage, wenn man selber nicht weiß, was man darauf antworten soll. Warum? Ja, warum? Ihr fragt mich, warum? Oh, lasst mich in diesem so süßen Augenblick die Verschmelzung des Daseins mit dem Quasi-Warum beschwören, die sich in den Schmelztiegeln des Faustpfands und des Handgelds vollzieht. Warum? Warum? Hey, Taximann! Es sieht so aus, als wollten Sie heiraten? Es sieht so aus. Es sieht so aus. Haben Sie endlich jemanden nach Ihrem Geschmack gefunden? Ist sie es? Guten Tag, Mademoiselle. Grüß dich. Hier, Alte, die beiden da wollen heiraten. Ach, wie ergreifend. Und mein armer Truscaillot bekommt in dieser schwarzen Nacht vielleicht gerade was über die Rübe. Es wäre schon komisch, wenn ich ein zweites Mal Witwe werden würde, noch bevor ich verheiratet bin. Wer ist denn diese Bescheuerte? Keine Ahnung. Sie klebt uns seit heute Nachmittag an den Fersen mit einem Polypen, den sie unterwegs aufgegabelt hat. Welcher ist der Polyp? Er macht gerade einen Gang. Das gefällt mir nicht, diese Gesellschaft. Ja, das ist nicht koscher. Ja, nun regt euch mal nicht auf. Ihr sorgt euch wegen nichts. Es gibt Champagner. Hurra, lasst euch volllaufen, Freunde. Und du, geliebte Nichte. Und ihr, zärtliches Brautpaar. Ihr werdet nun endlich eine Vorstellung von meinen Talenten bekommen. Seit langem schon wisst ihr, dass ich aus der choreografischen Kunst das Haupteuter der Brust meines Einkommens gemacht habe. Ja, man muss schließlich leben, nicht wahr? Und wovon lebt man? Das frage ich euch. Von Luft und Zeit natürlich. Aber viel entscheidender noch, von jedem gehaltvollen Mark, das der Zaster ist. Dieses zuckersüße, geschmackvolle und polygene Produkt, das sich allzu leicht verflüchtigt, während es sich nur im Schweiße des Angesichts erwerben lässt, zumindest bei den Ausgebeuteten dieser Welt, zu denen auch ich gehöre. Ja. Nun, Freunde, ihr werdet mich in wenigen Augenblicken in Aktion sehen. Aber aufgepasst und täuscht euch nicht. Das ist keine gewöhnliche Sliptease, was ich euch vorführen werde. Nein, sondern Kunst. Gebt gut Acht. Kunst. So, am Schluss meiner Rede angelangt, bleibt mir nichts weiter übrig, als euch meinen ganzen Dank und meine ganze Erkenntlichkeit auszusprechen für den nicht enden wollenden Beifall. Beifall, den ihr zu meiner Ehre und zu meinem Ruhm spenden werdet. Also, im Voraus meinen herzlichen Dank. Ja, da ist nur eins. Ich habe nämlich Lampenfieber. Armleuchter. Das nenne ich Glück. Das wirst du uns doch nicht antun. Du redest und redest. Lass dich nicht beeindrucken, Gabi. Stell dir vor, dass wir Leute sind wie alle anderen. Um mir eine Freude zu machen. Sie können mir den Buckel runterrutschen. Nein, meine Freunde, es ist nicht nur das. Aber ich hätte so gern gesehen, dass auch Marceline mich bewundern kann. Während Gabriel in der Kneipe über das Sein und das Nichts nachzudenken vorgab und dümmliche Assoziationen blubberte, stellte Sazie die entscheidende Frage. Bist du ein Homosexueller? Gabriel lud daraufhin Sazie und alle Freunde inklusive der Witwe Mouak ins Pfandhaus ein, wo er die choreografische Kunst betreiben wollte, jenes Haupteuter der Brust seines Einkommens. Nur Marceline war zu Hause geblieben. Sie schlief. Gabriel bedauerte Marcelines Abwesenheit. Irgendetwas weckte sie. Es klopfte an die Tür. Sie rührte sich nicht. Es entstand eine Stille. Dann wurde am Türgriff gedreht. Da dies zu keinem Ergebnis führte, wurde im Schlüsselloch herumgestochert. Es dauerte eine Zeit lang. Schließlich ging die Tür auf. Der Kerl kam herein. Er tastete umher und suchte den Lichtschalter. Endlich fand er ihn. Es wurde Licht. Marceline erkannte sofort die Gestalt des Kerls. Es war der sogenannte Warenstock Pedro. Aber er hatte weder Schnurrbart noch getönte Gläser. Ich jage Ihnen wohl Angst ein. Wie? Nein. Erkennen Sie mich nicht? Sie sind der Kerl, den Gabriel heute Morgen die Treppen runtergeworfen hat. Und Sie fragen sich nicht, was ich um diese Zeit hier will? Sie sind ein toller Psychologe, Monsieur Pedro. Monsieur Pedro? Wieso Monsieur Pedro? Weil Sie sich heute Morgen so nannten. Ach ja, hatte ich vergessen. Nun fragen Sie mich nicht, was ich zu dieser späten Stunde will? Nein, ich frage Sie das nicht. Das ist dumm, denn ich hätte Ihnen zur Antwort gegeben, dass ich gekommen bin, um das Angebot eines Glases Grenadin anzunehmen. Ah! Trinken Sie auch ein Schlückchen? Da könnte ich nicht schlafen. Lustig, ausgesprochen lustig. Prost! Also, ich habe Ihnen eine Reihe von Fragen zu stellen. Stellen Sie. Aber ich werde nicht darauf antworten. Sie müssen. Ich bin Inspektor Bertrand Poiret. Hier ist mein Ausweis. Er ist gefälscht. Das sieht man auf den ersten Blick. Und außerdem, wenn Sie ein echter Inspektor wären, wüssten Sie, dass so keine Untersuchung geführt wird. Sie haben sich nicht einmal die Mühe gemacht, einen Kriminalroman zu lesen. Einen französischen natürlich, aus dem Sie es erfahren hätten. Sie haben sich einiges eingebrockt. Hausfriedensbruch, Türschloss geknackt. Und vielleicht noch was anderes geknackt. Wie bitte? Also gut, ich bin furchtbar in Sie verknallt. Als ich Sie zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir gesagt, ich könnte nicht mehr auf dieser Erde leben, wenn ich Sie mir nicht früher oder später zur Brust nehme. Und dann sagte ich mir noch, und zwar so schnell wie möglich. Ich kann nämlich nicht warten. Ich bin ungeduldig, das ist meine Art. Also habe ich mir gesagt, heute Abend werde ich meine Chance haben. Denn sie, die Göttliche, bitte, das sind Sie, wird ganz, ganz allein in ihrem Nest sein, weil nämlich alle anderen Hausbewohner, einschließlich des Trottels Turandot, zum Pfandhaus marschieren werden, um die Luftsprünge Gabriellas zu bewundern. Lustig. Woher wissen Sie das? Weil ich Inspektor Bertrand Poiret bin. Sie tragen wirklich dick auf. Geben Sie zu, dass Sie ein falscher Bulle sind. Muss Sie glauben, dass ein Bulle, wie Sie sagen, nicht verliebt sein kann. Sie sind doch zu blöd. Es gibt Bullen, die nicht sehr schlau sind. Aber Sie sind ganz toll. Ist das die ganze Wirkung, die meine Erklärung auf Sie macht? Meine Liebeserklärung? Sie werden sich doch nicht einbilden, dass ich mich einfach so hinlege. Auf Verlangen. Ich glaube wahrhaftig, dass mein persönlicher Charme Sie letztlich nicht gleichgültig lassen wird. Was man doch nicht alles hören muss. Sie werden sehen. Eine kurze Unterhaltung und meine Verführungsmacht beginnt zu wirken. Und? Wenn sie nicht wirkt? Dann stürze ich mich auf Sie, ohne viel Federlesens. Na los, versuchen Sie's. Oh, ich habe Zeit. Zu diesem Mittel, das mein Gewissen, wie ich gestehen muss, nicht völlig gut heißt, greife ich nur im äußersten Notfall. Sie sollten sich beeilen. Gabrielle wird bald heimkommen. Oh nein, heute Abend geht's bis 6 Uhr morgens. Aber Sassi, sie wird sehr müde sein. Sie muss den Zug um 6.60 Uhr nehmen. Sassi ist mir wurscht. Die Rotznasen stoßen mich ab. Die riechen so säuerlich. Bah. Eine schöne Frau wie Sie hingegen. Donnerwetter. Trotzdem waren Sie heute Morgen hinter der Kleinen her. Aber als ich Sie gesehen habe, das Landgeur interessiert mich nicht, trotz seiner Mord- und Totschlaggeschichten. Aber die Baronin Moac, eine Witwe, sie ist mir verfallen. Innerhalb von 5 Minuten war ihr Leben durcheinandergebracht. Ich muss allerdings sagen, dass ich da gerade meine schönste Uniform als Verkehrsschutzmann anhatte. Ich liebe das. Ich habe mit dieser Uniform einen solchen Spaß, Sie können sich das gar nicht vorstellen. Meine größte Freude ist es, ein Taxi herbeizupfeifen und einzusteigen. Ich lasse mich dann nach Hause fahren. Vielleicht finden Sie mich ein wenig snobistisch. Jeder nach seinem Geschmack. Schlage ich Sie immer noch nicht in meinen Bann? Nein. Sie bringen mich in Glut. Monsieur Pedro. Schämen Sie sich nicht. Schämen? Schämen, das ist schnell dahingesagt. Legt man seine Worte denn immer auf die Goldwaage? Und überhaupt nennen Sie mich nicht ständig Pedro, das macht mich wild. Das ist ein Name, den ich ad hoc erfunden habe, einfach so, ich habe ihn nie benutzt. Dafür habe ich andere, die wunderbar zu mir passen. Wie Mathieu Poiré. Na, zum Beispiel. Oder auch den, den ich mir zulege, wenn ich mich als Polizeibeamter bekleide. Touscaillon. Sagen Sie, ich bekleide mich. Ist das korrekt? Ich begleite mich, ja, aber ich bekleide mich. Was meinen Sie, meine Schöne? Nun begleiten Sie sich. Aber hinaus. Das ist keineswegs meine Absicht. Also, wenn ich mich als Polizeibeamter bekleide... Verkleide. Aber nein, keineswegs. Es ist keine Verkleidung. Wer sagt Ihnen denn, dass ich kein echter Bulle bin? Nun gut, dann kleiden Sie sich an. Bekleiden Sie sich, meine Schöne. Man sagt, bekleiden Sie sich. Bekleiden Sie sich. Sie sind ja eine Null. Man sagt, kleiden Sie sich an. Und das können Sie mir nie weismachen. Sehen Sie im Wörterbuch nach. Ach du meine Güte, das ist ja ein ganz dickes... Sagen Sie mal, haben Sie das alles gelesen? Mehr oder weniger. Wenn das so ist, mal sehen. Bekassine, Schnepfenart, Bekehren, Bekehrung, Bekenntnis, Beklagenswert. Das ist es nicht. Sie müssen weiter hinten sehen. Und was steht weiter hinten? Ich wette Schweinereien. Ich lag nicht falsch. Beklebung, Bekleckern, das ist es auch nicht. Ich habe Ihnen doch gesagt, weiter hinten. Scheiße, ist das kompliziert. Ah, endlich. Wörter, die jeder kennt. Und dabei steht es noch ganz oben auf der Seite, ja? Bekleiden. Hab mich also doch korrekt ausgedrückt vorhin. Mal weitersehen. Ein Amt bekleiden. Ich bekleide ein Amt. Du bekleidest ein Amt. Lustig, ausgesprochen lustig. Mensch, und entkleiden. Sehen wir mal bei entkleiden nach Entität, Entkeimung, Entkernen, entkleiden. Da ist's. Sich seiner Kleidung entledigen. Man kann also sagen, entkleiden Sie sich. Los, los, entkleiden Sie sich. Entkleide dich, nackt gemacht, nackt gemacht, nackt gemacht, nackt. Seine Augen waren blutunterlaufen. Und das umso mehr, als ich Marceline vollständig und nicht weniger als plötzlich aus dem Staub gemacht hatte. Sich während des Abstiegs der Steigeisen bedienend, ein Köfferchen in der Hand, bewegte sie sich mit der größten Ungezwungenheit und brauchte nur noch einen kleinen Sprung von 3 Metern und etwas zu machen, um ihren Weg zu beenden. Der Augenblick scheint gekommen, Marceline ihrem wahren Geschlecht zurückzugeben, dem männlichen und dem Vornamen, den ihre Eltern ihr gaben, Marcel. Man kann also sagen, dass Marcel, als er Truscaillon alias Warenstock Pedro seiner sexuellen Raserei überließ, den Rock in den Gürtel geklemmt, ein Köfferchen in einer Hand und sich der anderen bedienend, um die Mauer hinabzuklettern, bei dieser gefährlichen Übung eine unvergleichliche Ungezwungenheit an den Tag legte. Ein Abstieg, der eines echten Fassadenkletterers würdig war. Marcel tat mit unvergleichlicher Leichtigkeit einen Sprung von 3 Metern und verschwand an der Straßenecke. Er machte sich auf die Suche nach Gabriel. Und jetzt werden wir uns eine Zwiebelsuppe in den Bauch schlagen. Gabriel, der wie jeden Abend mit dem sterbenden Schwan einen Triumph erlebt hatte, war in Begleitung einer bewundernden Ehrengarde aus dem Pfandhaus gekommen. Die Zwiebelsuppe, die einlullt und tröstet, was? Sasi, begeistert. Vorwärts, Las Pigalle. La Verdure, starr vor Staunen. Ins Nictalop. Dort gibt's die beste Zwiebelsuppe der Hauptstadt. Die Witwe Moac, Madot, Turandot, Charles und Grido. Oh, Sasi, wenn du wüsstest. Ich will nichts wissen, mir ist alles wurscht. Ich fühle mich so allein. Allein am Arsch. Oh, hab doch Verständnis für die großen Leute. Wenn du wüsstest. Mann, Lomita, hat sie der Polyp in diesen Zustand gebracht? Ach, die Liebe, wenn du die mal kennenlernst. Das habe ich mir gleich gedacht, dass sie mir am Ende Schweinereien erzählen werden. Du bist grausam. Arme Alte. Schon gut, ich bin ja kein schlechter Kerl. Aber trotzdem, ein Bulle, mich würde das ankotzen. Was will man da tun? Das hat sich so ergeben. Vielleicht, wenn dein Onkel nicht gekidnappt worden wäre. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass er verheiratet ist und dass meine Tante viel besser ist als Sie. Nun, mach mal keine Reklame für deine Familie. Mein Truscaillon genügt mir oder besser wird mir genügen. Das ist doch alles Kindtop. Hätten Sie nicht ein anderes Gesprächsthema? Nein. Na schön, dann setze ich Sie davon in Kenntnis, dass die Wohltätigkeitswoche zu Ende ist. Auf Wiedersehen. Oh nein, nein, bitte. Was gibt's noch? Na, sprich mit mir. Was soll ich Ihnen sagen? Na, irgendetwas, aber sprich mit mir. Sagen Sie mal, was ist das eigentlich, eine Tante? Ein Schwuler? Ein Hinterlader? Ein warmer Bruder? Ein Päderast? Ein Homosexueller? Gibt's da Nuancen? Mein armes Kind. Ja, was denn? Was denn, Madame Mouak? Nun weinen Sie mal nicht so. Sie werden Ihren Bullen schon wiedersehen. Welchen Bullen? Auf jeden Fall, für eine verlorene Liebe finden sich 10 andere. Hässlich wie Sie sind, werden Sie keine Mühe haben, sich einen anderen Knaben anzulachen. Oh, danke. Wie finden Sie die Zwiebelsuppe? Mir ist der Muscadet lieber. Turandot, schenkt der Dame ein. Sie hat sich bereits mehr als 2 Flaschen einverleibt. Ja und? Sie hat doch wohl das Recht zu trinken, diese arme Frau. Ein richtiges Loch. Um auf die Zwiebelsuppe zurückzukommen. Man muss doch zugeben, dass es eine ganz bemerkenswerte Erfindung ist, nicht wahr? Der Muscadet ist alle. Die Alte hat ihn ausgesoffen. Ja, dann soll man uns eben noch 2 Flaschen bringen. Ja. Und eine Flasche Grenadin. Ja, und Lavendeur? Ihn vergisst man wohl völlig. Vielleicht möchte er auch ein bisschen was knabbern. Das heißt ja. Du wirst mir doch nicht beibringen wollen, zu verstehen, was er erzählt. Das würde ich mir nicht erlauben. Trotzdem hat er es getan. Sie? Vergiften Sie nicht die Situation. Verstehst du? Ich verstehe das, was du verstehst, genauso gut wie du. Ich bin nicht blöder wie jeder andere. Wenn du genauso gut verstehst wie ich, dann bist du ja gar nicht so blöd, wie du aussiehst. Und was das Aussehen angeht, so sieht er wirklich so aus. Das Weib ist wirklich dreist. Jetzt beleidigt sie mich auch noch. Das kommt eben davon, wenn man kein Ansehen besitzt. Der dümmste Demlack spuckt einem dann in die Fresse. Bei mir würde sie sich das nicht erlauben. Alle Leute sind Arschlöcher. Und Sie auch. Himmel, Arsch und Zwirn. Ja, Himmel, Arsch und Zwirn. Das ist ja unerhört. Das ist für dich. Oh. Und das ist für dich. Ja, oh. Ruf. Pass mal auf, du schlägst. Oh. Pass auf. Pass auf. Mir. Ja. Sassi schlief. Indessen gingen die Ohrfeigen zwischen Gridot, Turandot und der Witwe Mouak lustig hin und her. Dieser Zauber war jedoch nicht nach dem Geschmack der Serviettenschwenker dieser Nick-Talop genannten schändlichen Kneipe. 2 von ihnen packten Turandot plötzlich an den Armen und warfen ihn auf den Asphalt der Fahrbahn, was Gabriel nicht vertragen konnte. Er stand auf, griff sich die beiden Serviettenschwenker, die zufrieden zu ihrer Hausarbeit zurückkehren wollten, und ließ ihre Birnen mit einer solchen Wucht und auf so schöne Weise gegeneinander rasseln, dass die beiden Stutzer aufgelöst zusammenbrachen. Unter den Bravo-Rufen der angesichts dieser neuen Gegnerschaft miteinander versöhnten Witwe Mouak und Gridot. Der höllische Lärm machte Sassi wach. Als sie ihren Onkel und die Freunde ihres Onkels in den Krallen dieser Meute von Limonadenfritzen sah, brüllte sie: Mut, Onkel! Bemächtigte sich einer Karaffe und warf sie blindlings in das Handgemenge. Von da an war der Ausgang des Kampfes nicht mehr zweifelhaft. Jeder zu Kleinholz gemachte Serviettenschwenker wurde von Sassi und der Witwe Mouak bis zum Bürgersteig gezogen, wo ehrenamtliche Interessenten sie zu Haufen aufstapelten. Nur Lavendeur nahm an dem Blutbad nicht teil. Von einem Stück Suppenschüssel schmerzhaft am Damm getroffen, murmelte er seufzend: Charmanter Abend, charmanter Abend. Unter Schockwirkung hatte er eine andere Platte aufgelegt. Aber auch ohne seine Mithilfe war der Sieg bald total. Du warst einfach toll. Ja. Homosexuell wie dich gibt's bestimmt nicht wie Heu. Das glaubst du nur. Was dieses Kind für einen Unsinn verzapfen kann. Ihnen hat keiner geläutet. Die hatten mich nämlich beleidigt und Mach dir nichts draus. Irgendeiner beleidigt einen immer. Das ist tief gedacht. Ja. Und jetzt, Gabriel, was wirst du jetzt tun? Nun, einen Milchkaffee trinken. Und dann? Zu Hause vorbeigehen und die Kleine zum Bahnhof bringen. Gabriel! Ja? Hast du mal rausgesehen? Nein. Na, dann komm mal her. Was ist denn das? Auf den ersten Blick sind das 2 Divisionen Nachtwächter und eine Schwadron Gebirgsreiter. Ja und? Ja, und sie sind im Begriff, um die Place Bigal herum Stellung zu beziehen. Natürlich. In diesem Fall müsste ich vielleicht Marceline anrufen. Es wird Strunk geben. Ihnen hat niemand geläutet. Sie kommen näher. Sie machen keine frohen Gesichter. Oh, toll. Ich hoffe, Lavendeur wird keine Unannehmlichkeiten bekommen. Er hat nichts getan. Und ich? Was hab denn ich getan? Sie kommen zu Ihrem Truscaillon. Truscaillon? Aber da ist er ja. An der Spitze der Truppen. Mutiger Truscaillon. Das kann man wohl sagen. Um auf die Idee zu kommen, diesen Rüssel zu vernaschen, muss man mutig sein. Welchen Rüssel? Meinen nicht, alte Kuh. Worauf wartet sie denn noch, um zu ihrem Bullen zu gehen? Du hast recht, mein kleiner Liebling. Truscaio, da bin ich. Ich gehöre nur dir. Ich gehöre nur dir. Oh, wie dumm. Wo ich doch meine Pension hatte. Das geht schief. Der alte Maulwurf ist tot. Hoffentlich bekommt Lavadieu nichts ab. Sie sollten ein wenig aufpassen. Es sind Kinder da. Du wirst ihnen deine Einwände selbst mitteilen können. Sie sind da. Hast du Marceline erreicht? Nein. Ich möchte nur wissen, wo er abgeblieben ist. Du würdest gut daran tun, dich zu bücken. Wozu? Sie werden wieder schießen. Bei diesen Worten beginnt er in den Boden zu versinken, ebenso wie Gabriel, Sassy und Grido. Der Lastenaufzug bringt das Ganze in den Keller des Nyctalope. Der Bediener des Lastenaufzugs bewegt eine Taschenlampe hin und her. Folgt mir, los schnell, beeilt euch. Während sich im Erdgeschoss die schwer bewaffneten Deppen in der Aufregung Maschinengewehrsalven in die Beine schossen, bewegte sich die kleine Gruppe zwischen den mit Flaschen vollgestopften Regalen leichtfüßig dahin. Gabriel trug Sassy, Turandot trug Lavadieu, Grido trug nichts. Sie gingen eine Treppe hinunter, dann schritten sie über die Schwelle einer anderen kleinen Tür und befanden sich in einem Gang aus glasierten Backsteinen, der noch dunkel und menschenleer war. Wenn wir jetzt nicht auffallen wollen, muss jeder seines Weges gehen. Du, Turandot, wirst deine Schwierigkeiten haben mit deinem Vogel. Ich werde ihn schwarz anstreichen. Das ist alles nicht sehr lustig. Mach dir keine Sorgen, mein Gabriel. Aber du bist auch etwas auffällig. Ich bringe jetzt die Kleine zurück. Ich habe ihr Köfferchen dabei. Ich habe bestimmt das eine oder andere vergessen. Ich habe schnell gemacht. Erzähl, mein Liebes. Das ist nicht der richtige Augenblick, mein Liebling. Was ist das? Endlich. Die Metro fährt wieder. Du, Grido, nimmst die Richtung Étoile und du, Turandot, die Richtung Bastille. Und jeder sieht zu, wie er zurechtkommt. Du wirst Fantasie zeigen müssen. Und wenn ich mich in den Käfig setzen und Lavadieu mich tragen würde? Das ist deine Idee. Ich gehe nach Hause. Die Schuhmacherei ist eine der Grundlagen der Gesellschaft. Und was unterscheidet einen Schuhmacher vom anderen? Ganz klar. Dann auf Wiedersehen. Dann auf Wiedersehen, Jungs. Auf Wiedersehen, Jungs! Du redest und redest, das ist alles, was du kannst. Auf Wiedersehen. Onkel Gabriel. Ja? Wer ist der hübsche Junge? Erkennst du ihn nicht? Es ist deine Tante. Schon wieder eine? Ich hab wohl nur Tanten. Mir langt's jetzt. Tanten am Arsch, ja. Jeanne wurde plötzlich wach. Sie sah auf ihre Armbanduhr, die auf dem Nachttisch lag. 6 Uhr vorbei. 6 Uhr vorbei. Sie sprang aus dem Bett. Sie zog sich schnell an. Verweilte aber noch einige Augenblicke, um ihren Scheich zu betrachten, der nackt dalag und schnarchte. Und dazu ist er noch dumm. Sie betrachtete ihn im Ganzen, dann im Einzelnen, wobei sie den Gegenstand, der sie einen Tag und 2 Nächte lang so nachhaltig beschäftigt hatte und der jetzt eher einem Säugling nach dem Stillen als einem saftigen Grenadier glich, vor allem überdrüssig und sanftmütig ansah. Ich darf nicht zu spät kommen, wenn ich Sassy wiederbekommen will. Wie ich Gabriel kenne, werden sie ganz sicher pünktlich sein, falls ihnen nichts zugestoßen ist. Hoffentlich ist ja nichts passiert. Und der hier? Naja. Wenn er zu mir kommt, wenn er nicht locker lässt, dann sage ich vielleicht nicht nein. Aber ich werde ihm nicht mehr nachlaufen. Jeanne. Sieh an, das ist ja Marcel. Ja. Na, Sassy, gibst du mir keinen Kuss? Du schläfst wohl im Stehen, oder was? Wir haben ein bisschen gefeiert, Sie dürfen sie nicht übel nehmen. Ja, und mir dürfen sie auch nicht übel nehmen, wenn ich mich jetzt verziehe. Und Gabriel? Na ja, ich verdufte mich. Wiedersehen, Kleine. Auf Wiedersehen, Monsieur. Wiedersehen, Jeanne. Auf Wiedersehen, Marcel. Gib Gabriel einen Kuss. Und ob? Komm, wir gehen zum Zug. Na? Hast du dich gut amüsiert? Es geht so. Hast du die Metro gesehen? Nein. Was hast du denn getan? Ich bin älter geworden.